Hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe von Kaboom, Junge. 100 Ausgaben von diesem absolut bescheuerten, sinnlosen Podcast. 100 gottverdammte Ausgaben. Jesus Christ. Ich hätte selber nicht gerechnet. Nein, ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt in die Nähe von Episode 100 komme. Und da ich natürlich nicht alleine feiern will, habe ich mir meine zwei besten Freunde wieder dazu geholt. Einmal der Markus. Hi. Und einmal der Jürgen. Servus, hallo. Ah, es ist so schön, dass ihr beide hier seid, um mit mir die 100. Folge zu feiern. Ja, ich habe mein Partyhütchen extra aufgesetzt, ja. Yay! Hast du doch schön das Papier gebastelt, ich hoffe doch. Ja, ja, klar. Aus den Überresten der Benjamin Blümchentortenverpackung. Nice, sehr schön. Ah, mein Gott, es ist 11 Jahre her, dass die erste Folge rauskam, am 15.02.2014. 11 Jahre. Kannst du dir die überhaupt noch anhören, ohne zu cringen? Ich habe mir die Aufgabe gemacht, alle nochmal anzuhören. Echt? über die letzten paar Monate. Oh Gott, manche von denen sind echt nicht gut. Die schlimmste ist, glaube ich, die erste, wo Markus und ich damals über unsere Hassgames gesprochen haben und wir eigentlich nur meine Liste abgearbeitet haben und seine überhaupt nicht. Das war absolut großartig. Du wolltest halt upragen. Ich wollte halt upragen, meine Runde. Ja, das war ja auch wieder notwendig. Nein, der Podcast entstand aus Langeweile, so wie viele meiner Projekte eigentlich. Und das ist eigentlich das Projekt, was ich am längsten durchgezogen habe. Früher habe ich meine eigene Radioshow gemacht, sie auf CD gebrannt und in dem Dorf, wo ich damals gewohnt habe, verteilt. Ich nannte sie die unkonventionelle Radioshow, dann nannte ich sie die unkonventionelle, dann die unkommerzionelle, immer bescheuerte Namen dazu gemacht und auch mit kleinen Skits drin und mit kompletten Blödsinn und alles selber geschnitten mit den furchtbaren Windows Movie Maker. Grauenhaft damals, absolut fürchterlich. Aber es hat ja jeder damals benutzt, glaube ich. Ich hat so gut wie jeder benutzt, ja. Dann habe ich die Podcasts, kam ich auf die Idee, nachdem ich den Plauschangriff kopiert habe im Prinzip, wollte ich jeden einzelnen Podcast immer mit anderen Leuten machen, was dann komplett schief gegangen ist. Aber ich hatte großartige Leute da, wie den guten Saw, groß an dieser Stelle, oder der gute Tobi. Und dann habe ich dann mich am Ende entschieden, ich mache das nur mit Markus. Bis ich dann zufälligerweise auf den guten Jürgen traf, den ich dann... Der müde und gelangweilt hinterm GameStop-Tresen stand. Richtig, hinterm Stop-Game-Tresen. Ja, okay. Jetzt können wir ja GameStop sagen, er existiert ja nicht mehr. Er ist ja weg. In einem GameStop-Tresen stand und wir instant Freunde geworden sind und ich ihm meinen Podcast gezeigt habe. Und wenn du anderen Leuten sagst, hey du, ich mache einen Podcast, die meisten Leute gucken mich doof an, sagen sie, aha, I don't care. Aber du hast ihn tatsächlich gehört. Ja, ja, das war dann, kurz darauf hast du ja auch dieses eine krasse Jahr gehabt, wo du, glaube ich, jede Woche einen Podcast rausgeballert hast. Ja, das war 21. Es war mega anstrengend. Das war das Jahr 2021, wo ich tatsächlich mir zur Aufgabe gemacht habe, Markus und ich hauen seit Januar jede Woche einen. Nee, seit Februar jede Woche einen. Und das war so, es war schon extrem anstrengend. Das merkst du auch bei manchen Episoden. Denkst du, ja, wir reden jetzt über so Ikonen für 5 Minuten. Yay. Ja, ja, es ist, man merkt, dass ihr teilweise drei hintereinander aufgenommen hat und euch dann so langsam die Kraft ausgegangen ist. Ganz klein wenig. Kannst doch nicht einfach hinter den Kulissen erzählen. Don't break the immersion. Don't break the immersion. Das sind Lügen, Fälschungen. Schön. Ja, dadurch haben wir auch unsere eigenen Memes erschaffen, wie zum Beispiel Don't Break the Immersion oder auch Good Old Games. Oder natürlich unvergessen. Also ich fand's ganz okay. Das ist irgendwie dein Liebling, kann das sein? Ja. Weil das ein klassischer Stefan einfach ist. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Und, ist wie einfach der klassische Stefan, dieses so scheiße war es gar nicht, das war ganz okay. So scheiße war es gar nicht, das war nicht ganz okay. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Und dann haben wir den guten Jürgen ab 2022 bist du jetzt dabei. Ja, ja, genau. Bei der Endjahres-Podcast war ich dann. Bei der Endjahres-Podcast mit den Tops und Flops, richtig. Und ab da würde ich tatsächlich sagen, sind die Dinge eigentlich genau so, wie sie sein sollen, mit den Themen, die wir haben. Obwohl wir mittlerweile, je mehr wir reinkommen, desto mehr schweifen wir von den Themen ab und machen das Ganze irgendwie so dynamischer, finde ich. Das gefällt mir. Ja, ich mag unser Dreigestirn. Ja, das ist nächstes Level, kannst du sagen. Ja, ja, so, definitiv. Unser Podcast ist aufgelevelt. Ja, wir machen Listen, wir machen wir reden über Remakes, wir reden über auch natürlich reden wir über normale Themen wie Knights of the Republic zum Beispiel oder Metal Gear. Borderlands oder Metal Gear oder über die ganzen Souls-Teile und so weiter. Ja, FromSoftware. Halt FromSoftware. Einer meiner Lieblingsjokes. Oder halt, wir reden über das Summer Games Fest, wir machen die beliebte Einkaufsliste und so weiter. Und es ist halt, ja, es macht halt immer noch Spaß und wir haben auch immer noch Spaß und das Dreiergespann wird halt auch immer noch, wird halt immer besser, finde ich. Und es passt doch irgendwie, dieses Dreiergespann oder so etwas so aus drei verschiedenen Richtungen zu sehen, das macht halt einfach Fun. Habt ihr irgendwelche Lieblingsepisoden eigentlich von den ganzen Hauchen, die wir gemacht haben? Remake the Remake. Ja, der ist ziemlich gut, das stimmt. Der ist für mich gut. Für mich die Liebsten sind tatsächlich unsere Einkauf-Casts am Ende des Jahres zu hören. Ja, grandios. Ja, das stimmt. Das göttlich. Stimmt. Ich hab den ersten Einkaufscast nochmal gehört. Du hast so richtig geschwärmt. Oh ja, Fire Emblem Engaged. Ich freue mich richtig drauf. Und ich stehe da so und denke mir so, oh Mann, fuck. Ich freue mich schon auf die ganzen Charaktere, die ich dann bald kennenlernen darf. Und ja, dann kommt der Jahresendcast, wo du einfach nur noch hörst, oh, schlechtestes Fire Emblem ever. Nicht so, ich habe das ganze Jahr überhören müssen. Ich mag auch dieses, was spielt ihr gerade? Ja, Final Fantasy 16, also das ganze Engaging macht auch voll Spaß. Oh, super, großartig, absolut. Dann großartig, kommt der Ende des Jahres, das größte Scheiß-Game. Es ist halt so lustig, halt wenn du gerade so das Tutorial und den ersten Aeon-Boss-Kampf hattest, dann ist Final Fantasy 16 auch eigentlich noch ein cooles Game. Und weil es direkt danach komplett downhill fällt. Absolut, hundertprozentig. Es ist halt, es ist halt so dermaßen witzig, wenn du dir das anhörst. Es ist eine Zeitkapsel. Die ganzen Dinge sind eine Zeitkapsel, absolut. Und du hörst dir halt so, ja, und die schwärmen da von dem und dem Game und dann kommt das Ende des Jahres, oh, aber das ist scheiße, so ein bisschen Dreck. Oder eben mit Baldur's Gate den Überraschungshit, den wir suchen, überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Es stimmt allerdings, ja, wo wir erst gedacht haben, wo Markus auch gesagt hat, ich sehe erst dann, wenn es rauskommt. Und ich so, wahrscheinlich spiele ich sowieso nicht. Und bam, Lieblingsspiel gewesen. Lieblingsspiel des Jahres. Absolut großartig, also wirklich. Aber, wie gesagt, also ich mag unser Dreiergespann. Was ich dich fragen, Jürgen, fragen wollte, stört dich die Musik im Hintergrund eigentlich? Nein, ich liebe sie. Ich habe dich sogar schon öfter gefragt, wo du die her hast. Das stimmt allerdings, ja. Ich mag so, wenn wir da zusammensitzen und immer diese Tavernenmusik im Hintergrund ist. Ich finde das super. Ich finde das auch gut, weil das hat so diese chillige Tavernenatmosphäre, da wo ich auch darauf hinaus war, dass wir einfach in irgendeiner Taverne hocken. Das war, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, in welchen der letzten beiden das war, wo du die Tavernenmusik von Baldur's Gate 1 oder 2 genommen hast. Die war richtig super. Ja. Kommt einfach das mal das D&D-Special, wo wir einfach drei Nerds sitzen in der Taverne. Was tut ihr? Das ist das Witzige. Die Folge 100 machte mir nämlich unglaubliche Probleme. Ich habe 1000 Sachen mir überlegt, was zur Hölle machen wir? Was zur Hölle tun wir? Ich wollte ein Hörspiel machen, in dem wir ein neues Studio einziehen, das Haunted ist. Ich wollte eine D&D-Runde machen, in dem wir einfach Stefan benutzt Mikrofon. Es ist verflucht oder so ein Scheiß. Das wollte ich machen. Dann wollte ich einen Zusammenschnitt, so typische Clipshows machen. Und dann hatte Jürgen die beste Idee. Machen wir einfach eine Liste mit unseren Games, die uns geprägt haben über die ganzen Jahrzehnte und Jahre, die wir schon Gamer sind, weil wir spielen. Damit ausnahmsweise mal nicht gerantet wird, sondern einfach nur geschwärmt wird. Einfach nur geschwärmt wird, richtig. Wisst ihr, wie schwer diese Liste ist, wenn man mal nach seinen Top 5 angekommen ist? Aber selbstverständlich. Bombenfest sitzen. Ja. Und jetzt in einer halben Stunde versucht hat, alle Spiele, von denen man begeistert ist, in 5 weitere Plätze zu stopfen. Wir haben gerade gesagt, Don't Break the Immersion. Oh, es ist halt, also, es ist so eine Liste zu erstellen, ist tatsächlich schwierig, vor allem, wenn man halt merkt, wie dermaßen viel Zeug man gespielt hat in seiner kompletten Spielekarriere. und sich da irgendwie auch nur ansatzweise versucht hat, irgendwas zusammenzureimen. Es war bei mir schon schwer, weil ich so durch die, weiß ich, ich bin auch die Podcasts durchgegangen und so, was haben wir denn gemacht? Oh ja, stimmt, ja, das war gut, oh ja, stimmt, das war gut, oh ja, stimmt, ja, genau, das habe ich auch gern gespielt und so. Und dann ist die Liste ewig lang und ich so, shit, jetzt muss ich es auch noch ordnen. Wenn du durch diese hunderte und aber hunderte Spiele gehst, die du gespielt hast, ja, es ist schrecklich. Ja, gab's so grauenhaft. Allgemein, wir werden nicht aufhören mit den Podcasts. Wir machen immer noch weiter, auch die nächsten 100, Freunde. Das kriegen wir auf jeden Fall in Folge 200. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das könnte eine Weile dauern, aber wollen euch. Ich mag ja unser Release-Schedule. Also wir machen 11 pro Jahr und das war's. Also halt 11 normale. Und der Marvel-Podcast natürlich. Und der Marvel-Podcast, ja. Das heißt, jetzt beginnt das Tal der Schmerzen im Marvel-Podcast. Irgendwie. Ja, jetzt beginnt das Tal der Schmerzen. Das trifft's ganz gut, ja. Das trifft's ganz gut. Es ist halt, also wir machen im Prinzip, machen wir 22 Podcasts pro Jahr. Und das ist völlig in Ordnung, finde ich. Es reicht locker aus. Verspricht dieses Jahr bloß nicht zu viel. Ab Ende des Monats ist vorbei. Was ist? Ach so, stimmt, ja, wir machen ja nichts mehr. Jetzt kommt, wir müssen jetzt in den nächsten 3 Tagen 80 Podcasts vorproduzieren, weil wir sonst nichts mehr tun wegen Monster Hunter Wilds. Da war was. Schlaflose Nächte liegen vor uns. Schlaflose Nächte liegen vor uns. Ah, ich freue mich schon drauf. Aber wir sind hier, um unseren Podcast zu feiern. Und ich wollte mich übrigens bei euch nochmal extrem bedanken dafür, dass ihr das überhaupt mitmacht hier die ganze Zeit. Mit mir diesen bescheuerten Podcast aufzunehmen. Immer wieder gern. Ich möchte mich auch nochmal bei Saw bedanken für das Intro, für die beiden Intros, die er gebaut hat. Und natürlich für unseren großartigen Cover-Artist Sebastian Eckius, der unsere ganzen Dinge gezeichnet hat, die halt einfach großartig sind. Einfach fantastisch. Die ganzen Logos, die wir da bei ihm wo ich ihm gegengestellt habe. Die sind immer sehr hübsch. Ja. Wo ich ihn gestellt habe, kannst du mir ein Logo zeichnen? Und er liefert das auch immer sehr, sehr gut ab. Finde ich großartig. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Liste an. Unsere absoluten Lieblingsgames. 10 sind es an der Zahl, mit vielleicht noch ein paar Honorable Mentions, bevor wir zu Platz 1 kommen. Und ich würde sagen, ich fange an, weil unsere Rotation hat sich ja herausgestellt, ich, Jürgen und Markus. Das ist, Markus der Interessantere von uns. Weil der Jürgen haut immer so Sachen raus. Genau. Jürgen ist das Mittelmaß. Heute nicht. Deswegen habe ich mir so gedacht, aber wir hauen das mal so raus. Das war aber bei dem Remake-Podcast war das so. Ja, aber heute da die 5, die könnte jeder von euch, glaube ich, schon nennen. Ja, ich glaube, wenn man uns länger genug zugehört hat und uns auch länger kennt, könnte man, glaube ich, unsere komplette Liste fast erraten, sozusagen. Aber ich fange an mit Platz Nummer 10, eins meiner absoluten Lieblingsspiele bis zum heutigen Tage, und zwar Pokémon Silber. Gute Wahl, Wenn ihr euch noch an Pokémon Silber überhaupt erinnert, ich schätze mal schon, weil ihr seid ja beide Pokémon-Fans. Ja, das war zwar nicht mein erstes Pokémon, war tatsächlich blau, aber ich habe Silber war mein erstes, was ich mir damals selbst gekauft habe. Geld abgespart und habe ich mir Pokémon Silber geholt und es ist auch sind auch meine Lieblings-Pokémon mit drin, das ist meine Lieblingsgeneration von den ganzen Pokémons, mit denen die halt relativ wenig noch benutzen, weil es ist die zweite Generation. Dennoch, ich fand das Spiel großartig. Ich fand cool, dass deine Mom Geld gespart hat. Und wenn du Silber hattest, hat sie dir ein dickes Relaxo, ein Plüsch-Relaxo gekauft und das in deine Bude gestellt, was ich so geil fand. Und ich glaube, wenn du Gold hattest, war es ein Elektroball, glaube ich, oder? Nein, da war es auch ein Relaxo. War es auch ein Relaxo? Ich dachte, das war immer unterschiedlich. Nee, ich habe ja Gold gespielt und ich habe auch ein Relaxo-Plüsch gehabt. Okay, und ich fand das halt so cool. Und dass du halt 2 Inseln hast, fand ich gut. Also, dass du mehrere Orden hast, fand ich super. Nee, ich fand es halt so großartig, dass dann hier dieser Plot-Twist kam, dass du halt in die alte Welt zurückkehren konntest, nach Kanto. Ja, das fand ich auch so geil. Und dieses Spiel habe ich rauf und runter gespielt, wie ein Bescheuerter. Also tatsächlich, das war wirklich, ich hatte es durch. Es war damals in Italien Urlaub. Auf der Hinfahrt habe ich es durchgespielt und auf der Rückfahrt direkt nochmal. Das ist direkt, wo ich fertig war. Neustart, direkt nochmal anfangen. Batterien leer gespielt aus dem alten fetten Gameboy ohne Ende. Ah, es war so, es war. Der Batterieverbrauch damals war sehr hoch, ja. Der Batterieverbrauch war damals bei diesen Games riesig. Erinnerst du dich noch genau an Silber oder Gold, Markus? Was hast du gehabt früher? Ich habe Gold gehabt. Du hast Gold gehabt, okay. Warst du aber auch ein relativ großer Fan von. Oh Gott, ich habe es gesucht. War das nicht das mit den Bären und dem... Ja, genau. Oh, genau. Wie ich da ins Farmen gekommen... jetzt wird mir gleich wieder vorgeworfen, ich mache einen Wirtschaftssimulator draus, aber ich habe es geliebt, die Dinger zu farmen. Oh, diese Früchte. Oh. Wer braucht die Top 4? Wer braucht die Top 4, wenn ich aus Pokémon eine Wirtschaftssimulation machen kann? Da ist drin. Es ist halt so ein fantastisches, großartiges Pokémon. Ich finde es schade, dass es nur ein Remake gab und dass es nicht mehr bezahlbar ist, weil Nintendo. Aber vielleicht kriegen wir in der aktuellen Switch irgendwann werden sie es machen, dass sie in dieses Online-Ding eins dieser Pokémons reinhauen. Irgendwann müssen sie es einfach machen. Ja, da steht ja nur die Pokémon Company dazwischen. Ja, leider. Und dann werde ich vermutlich Silber nochmal spielen. Wie doof. Und das ist meine Platz Nummer 10. Kommen wir zu ihr. Mein Platz 10 tatsächlich ein Spiel, wo ich lange nicht gedacht hätte, dass es überhaupt auf der Liste landet, was wirklich nur an dem Remake the Remake Podcast lag. Oh. Ein Spiel, wo ich aus dem Stegreif geschwärmt habe wie kaum irgendwas, nämlich Way of the Samurai 2. Ah, sehr schön. Weil ich hatte da erst gar nicht drüber nachgedacht. Also das wäre, also normalerweise hätte ich für die Liste gar nicht daran gedacht. Aber am Ende des Tages, wenn ich aus den Stegreif eine halbe Stunde so schwärmen kann, dann muss es eigentlich auf die Liste. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe es im Nachhinein dann mir auch doch gekauft und dann auch mal angespielt. Es ist wirklich gut. Es macht mega Fun. Das Kombosystem ist halt, wie gesagt, sehr einzigartig. Je mehr du mit einer Waffe kämpfst, desto mehr Kombos schaltest du halt frei. Die Stadt ist halt total abwechslungsreich und interessant. Die Story kannst du halt selber sehr stark beeinflussen. Was ist Story? Richtig. Naja, es ist total großartig. Ich liebe dieses Spiel einfach. Die Abwechslung, die verschiedenen Schwerter. Es ist so viel vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Und deshalb liebe ich das Spiel so sehr. Ich habe es damals, glaube ich, ein Jahr lang nur gespielt und sonst nichts. Da wäre ich auch mal für ein Remake oder Re-Release. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ach, wir haben so viele gute Ideen. Also ganz ehrlich. Das ist normal, ja. Von wem sind denn die? Weißt du das noch? Oh, kann ich dir jetzt im Stegreif gar nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Konami war. Nee, ich glaube auch nicht, dass es Konami war. Wenn es Konami wäre, wäre es ziemlich witzig, wenn sie das nochmal aufnehmen. Aber die tun ja gerade wieder alle Samurai-Games wieder aufnehmen lassen. Wir haben Ninja Gaiden Black 2. Wir kriegen Onimusha 2 HD aus irgendeinem Grund. Warum nicht? Ich wäre für 3D gewesen, aber Joronos Nase kostet schon nicht so viel, um HD zu rendern. Vermutlich. Vermutlich. Und es wäre schön, wenn wir da nochmal was kriegen würden. Da hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Aber wie gesagt, Way of the Samurai 2, eins meiner absoluten Lieblings-PS2-Spiele tatsächlich. Und dementsprechend kam es jetzt doch überraschend auf meine Liste, weil es mir mit als erstes tatsächlich in den Sinn kam, als ich angefangen habe, die Liste zu schreiben. Finde ich gut. Ja, das ist allerdings wahr. Gemacht wurde das Ding von Capcom. John Capcom, hörst du uns? Könnt ihr da noch mal in die untere Schublade greifen, unter Onimusha und noch mal auf das Samurai machen? Das wäre gut. Das wäre schon cool, aber viel Hoffnung habe ich da tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, dass sie da einen neuen Teil machen werden, der dann aus, keine Ahnung, aus Michael Jackson. Ja, das Problem ist, ab Teil 3 wurden es furchtbare Grinding-Games, da hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wobei Teil 3 noch witzig war mit der Harem-Oma. Das war schon ziemlich cool. Okay, cool. Markus, Platz Nummer 10. Platz Nummer 10. Tatsächlich fast eine Übereinstimmung mit dir. Fast? Oh. Weil ich bin ja an die Liste rangegangen, welche Spiele haben mich am meisten geprägt. Also sprich, ich denke spontan drüber nach und kann sofort erzählen, was ich will. Pokémon Gelb. Bei mir ist es tatsächlich diese gelbe Edition mit dem Pikachu, das dir hinterherläuft. Nicht nur, dass ich Pikachu saugeil finde, aber dieser Move in der Zeit, in der es rauskam, dass du dein Pokémon hinter dir herwackeln hast. Mhm. Ich meine, das hat mich jedes Mal dazu animiert, immer wenn Pikachu dran ist, muss er gewinnen. Ich habe das Ding so hochgelevelt. Ich habe Misty, nicht Misty, sondern Rocco mit Pikachu besiegt. Und zwar nur mit Pikachu. Mit Rucksack. Glaube ich, 5 Stunden grinden im Wald. Es war so verdammt gut. Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Es war so ein geiles Pokémon. Ja, die haben nochmal die ganzen Sprites verbessert gehabt im Vergleich zu Rot und Blau. Und ja, du hast halt für Team Rocket hast wirklich das Team Rocket mit Jesse, James und Mauzi gehabt. Ja, und du konntest alle Starter fangen oder alle Starter kriegen von irgendwelchen. Die hast du alle geschenkt bekommen, ja. Wenn Pikachu auf dem richtigen Freundschaftslevel war. Ja. Das war ganz einfach. Du hast ihm 100 Tränke gegeben, obwohl er sie nicht haben wollte, und nachher auf immer Freundschaftslevel dann. Hab ich das immer gemacht. Hat aber dafür gesorgt, dass das Pokémon Gelb-Team von allen relativ gleich aussah. Ja, das stimmt. Jetzt mal Pikachu, Burak, Turtok, Bisasflor. Vielleicht Dragoran, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einen Dratini zu angeln in der Safari-Zone. Und das Sechste ist halt der VM-Sklave. Ja? Richtig. Ach, das war so ein gutes Spiel, einfach nur. Ja, das hat daran irgendwie gemacht. Ja, es ist Pokémon. Da muss man eigentlich nicht viel erklären, es ist Pokémon. Als Pokémon noch gut war und als es sich noch als Mühe es einfach nur gute haben. Spiele sein wollten, ja. Ja, und nicht 3 FPS Ruckelschrott. Mhm. Ja gut, kommen wir zu meiner Platz Nummer 9, der für mich besten Games überhaupt aller Zeiten. Und das ist tatsächlich ein Game, wovon ich ehrlich gesagt habe, ich glaube, das hat mich definiert als, wie sagst du immer so schön zu mir, Trash Game Hunter. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Trash Game Hunter geworden bin. Und zwar Deadly Premonition 1. Weil dieses Spiel ist purer Müll. Eins der besten, schlechtesten Spiele aller Zeiten, ja. Absoluter Bullshit. Die Story ist schwachsinnig, das Gameplay ist dämlich, die Steuerung ist Katastrophe. Aber dennoch ist es eins der besten Games, die ich je gespielt habe. Es ist so gut. Die Horroratmosphäre ist sehr Twin Peaks-ig, was ich sehr geil finde. Ich liebe York, der Francis York Morgan, der Hauptprotagonist, ist einfach nur ein unglaublicher Volltrottel. Und ein so geiles Game. Die ganzen Charaktere in diesem Game sind so wunderschön ausgearbeitet und so weird. Und der eine Typ, der im Rollstuhl redet und nur mit seinem Übersetzer spricht. Und sein Übersetzer sagt seinen Namen so: Francis York Morgan. Der ist der erste, ist jeder Satz, den er beginnt, wenn er mit dir redet: Francis York Morgan. Super. Absolut großartig. Und der fantastische und unglaublich dämliche Soundtrack, der viel zu laut ist, damit du die Leute nicht hörst. Ich liebe dieses Spiel. 100% absolut großartig. Ich weiß nicht, ob ihr sie gespielt habt oder wie es gespielt habt. Ich weiß nur, dass dieses eine gepfiffene Theme dafür daher ist. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ja, ja. Ich liebe das. Das ist so gut. Markus, kennst du das Game eigentlich überhaupt? Mir sagt es zumindest jetzt gerade nichts. Dir sagst du zumindest gerade nichts. Schau es dir mal an. Schau es dir mal bei irgendjemandem an, der es mal gespielt hat. Es ist völlig wahnsinnig. Es ist einfach nur gut. Gibt's auch für die Switch, by the way, mittlerweile. Das ist die einzige Version, die tatsächlich gut funktioniert, weil der Rest funktioniert nicht. Die 360-Version geht noch. Die PS3-Version ist ein Ruckelfest. Die PC-Version wurde nie gepatcht. Ach, schön. Aber die Switch-Version geht. Warum nicht? Das ist auf jeden Fall meine Platz Nummer 9. Wie schaut's aus bei Jürgen? Ja, jetzt bin ich natürlich auch noch dran mit Pokémon Gold. Oh, nice! Haben wir alle unser Lieblings-Pokémon. Ja, ist ja schön. Das gefällt mir. Das ist nice. Ja, es ist halt, so eine Liste ohne Pokémon zu machen, fand ich dann doch ein bisschen nein. Nee, dafür bedeutet mir, ich bin ja auch mit Pokémon aufgewachsen. Und wie gesagt, Pokémon Gold. Ich habe ja auch, wie Stefan, mit Pokémon Blau angefangen gehabt. Und dann kam halt Gold. Und es hat halt gefühlt alles besser gemacht. Noch besser gemacht. Und es ist immer wieder eine schöne Reise, wenn man spielt. Ich liebe eigentlich alle Pokémon aus der Generation mit kleinen Abstrichen, aber eigentlich liebe ich alles daran. Ich kann nicht sagen, was wir nicht sowieso schon gesagt haben. Es ist halt einfach ein geiles Game. Und es hat das beste Postgame von allen, mit was ich eben schon gesagt habe, dass du nach Kanto zurückkommst, nochmal alle Orden da sammelst bei allen Arenaleitern. Und dass du am Schluss halt dann den legendären Kampf gegen Rot hast, der, wenn du ihn das erste Mal begegnest, dir einfach mal komplett den Arsch aufreißt. Oh Gott, ja. Er startet ja, ich glaube, mit einem Level 80 Pikachu oder so. Und denkst, das wäre cool gewesen, wenn du da deinen Spielstand hättest reinladen können aus den alten Games. Das wäre ziemlich geil gewesen. Kämpfst gegen ein altes Ich, das wäre nice gewesen. Aber es ist einfach fantastisch. Die guten alten einfach Pokémon. Fantastisch. Die guten alten Pokémons. Hast du noch was zu sagen zu den guten alten Pokémons, Markus? Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Die guten alten Pokémon werden wiederkommen. Ich hoffe doch. Als Remake. Wir werden sehen. Ja. Aber bitte nicht in dem hässlichen Remake mit Diamant. Oder es, darf nicht, es darf auf keinen Fall wie Arceus aussehen. Pokémon Blau als Remake im Artstyle von... Oh Gott, wie heißt der Klon, der gerade eine Anzeige am Laufen hat? Oder mittlerweile mit Abkürzung? Genau, Palworld. Genau in dieser Grafik. Ich will auch ein Pikachu haben, das eine Knarre in der Hand hat. Das ist eine gute Idee. Man wird noch träumen dürfen. Ja, stimmt. Ja, warum nicht? Okay, Platz Nummer 9 bei Markus. Platz Nummer 9 wird jetzt wahrscheinlich etwas Klassisches. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst, Stefan, dass es auf Platz 9 ist. Wir gehen in meine Lieblingsecke des Genres. Geprägt hat mich aus dieser Spiele-Serie am meisten Strategie, Aufbaustrategie. Oh. Und zwar Warcraft. Ich habe in Klammern cheathafterweise auch noch StarCraft hingeschrieben. Aber Warcraft tatsächlich als führendes, weil ich das sogar online, das war das erste Game, das ich im Online-Multiplayer gespielt habe. Warcraft 3 damals. Nein, wo du im Online-Multiplayer zerstört wurdest. Ich habe es gespielt. Ich wurde zerstört für die ersten 2 Wochen meiner Spielzeit. Dann hatte ich endlich eine Gruppe gefunden, wo mir einer so ein bisschen Tutorial in Strategie gegeben hat, so nach dem Prinzip... Es ist ja schön und gut, dass du alles durchrechnest und alles perfekt aufbauen willst, aber du musst schnell sein. Und dann habe ich mir tatsächlich angeeignet, entweder die Tower-Strategie, also der absolute Bastard sein und den Gegner nicht mehr aus seiner Base kommen lassen. Ah, der gute Eintower-Modus. Oder der Circle Run. Du schickst einen Speer aus, schaust, aus welcher Richtung die Armee des Feindes kommst und schickst dann deine entgegengesetzt. Und hoffst, dass du mit deinem einen Gebäude hinter irgendeinem Baum mitten in der Pampa zu stehen, besser versteckt bist, als er mit seinem Haus irgendwo in der Pampa steht. Ja, die Story ist natürlich auch geil von den Warcraft. Also die ersten beiden waren ja nur hauptsächlich Krieg. Krieg, noch mehr Krieg. Und im dritten kam überraschenderweise Krieg plus sehr viel Background-Story. Die zweite hatte das auch schon, das war halt nur relativ versteckt, aber das zweite Game hatte auch schon ziemlich viel Story. Es hatte viel Story, aber ich finde, der dritte hat es dir dann richtig ins Gesicht geklatscht. Der dritte ist ein fantastisches Game mit großartigen Zwischensequenzen, die heute noch sehr, sehr gut aussehen. Und auch, und da muss ich einfach im Warcraft-Thema bleiben, auch wenn jetzt da viel Abneigung kommen wird, auch das ganze Thema World of Warcraft, wie sie die Lore weitererzählen. Nicht immer optimal, aber ich stehe total auf die Lore und will immer wissen, wie es weitergeht. Ja, aber wenn du eine Geschichte hast, die schon über so viele Jahre weitergesponnen wird, ist klar, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Genau, aber da sieht man, wie es hat mich von klein auf begleitet und hält mich immer noch im Bann. Absolut. Weil es Warcraft ist. Weil es Warcraft ist. Es ist Warcraft. Ja, das stimmt. Ah, genau. Es ist Warcraft. Ja, es ist Warcraft 3 ist ein fantastisches Game auf jeden Fall. Ich habe übrigens immer die Untoten gespielt. Ich habe am liebsten die Menschen gespielt, weil ich eine Basic Bitch bin. Was Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ich fand halt die Menschen, die sind ja unser König, sie haben euch nicht gewählt. Ich fand die so gut. Wir haben eine Hexe gefunden, dürfen wir sie verbrennen? Absolut großartig. Und auf Deutsch übersetzt, fantastisch. Spielerisch großartig. Ach Gott. Blizzard hat ja nie an guten deutschen Sprechern gegeizt. Irgendwann schon, ja. und hab halt, also ich habe halt auch alles, also ich habe halt auch Warcraft damals gespielt, wie doof, ja, das stimmt. Sehr guter Pick, sehr guter Pick. Und Platz Nummer 8, der für mich besten Spiel aller Zeiten, ist das Spiel mit dem besten Schneelevel, was eigentlich zu 90% aus Schneelevel besteht. Und wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass es mich so dermaßen mitreißt, in dieser eigentlich recht grauen Welt, aber auch manchmal auch sehr, sehr schönen Welt, durch die Gegend zu rennen und aus irgendeinem Grund immer der Stealth-Archer zu werden nach nur 3 Stunden Spielzeit. Und zwar Skyrim. Skyrim! Ich liebe Skyrim. Gottverdammt, ich liebe Skyrim. Ich bin kein großer Fan von Morrowind, obwohl Morrowind ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und Oblivion, ich bin absolut kein Fan von Oblivion, obwohl ich langsam damit warm werde, weil ich spiele es tatsächlich so ein bisschen nebenher. Ich mag Skyrim den Klassik-Look von Oblivion nicht unbedingt. Ich auch nicht, ja, das ist auch so mein Problem. Skyrim ist absolut meins. Du hast eine riesengroße Schneewelt, in der du dich absolut frei erkunden kannst. Und es ist eine wunderschöne Welt. Du findest Höhlen, die absolut großartig aussehen. Ich liebe das Umhergeschleiche. Ich liebe es, mit meinen Pfeilen 30 oder Leute 30, 50, 60, 90, 100 Metern weit weg umzubolzen. Ich liebe das Looten. Ich liebe die Nebenquests in diesem ich Game. Ich liebe es, in Dwemer Ruinen zu landen und dann irgendwo so weit unten bei Fallmann zu sein und auf einmal bist du dann doch wieder ganz unten. Ja, oh, es ist ein wunderschönes Game. Es ist riesengroß und es ist, meines Erachtens ist das das beste Todd Howard Game tatsächlich, finde ich. Das beste Bethesda Game, aus der Reihe. Beste Bethesda Game. In meinen Augen ist das das beste, perfekteste und beste Bethesda Game. Mir würde auch kein Argument für ein anderes einfallen. Ich kann immer wieder anfangen, ich kann immer wieder von vorn anfangen, das ist mir egal. Ich kann immer wieder reinspringen, das ist mir egal. Ich habe immer wieder mehrere tausend Stunden Spaß in diesem Spiel, weil es einfach durch großartig ist. Und ja, ich habe bis heute noch nie die Story gespielt. Warum sollte ich, wenn ich mehr Spaß habe, durch die Gegend zu sneaken die ganze Zeit und Leute zu beklauen? Es macht einfach Fun. Es ist halt einfach Skyrim. Oder was sagt ihr zu Skyrim noch? Ja, ich habe, als es rauskam, auch da drin gelebt. Alles machen, bloß nicht die Hauptstory. Ja. Aber man spielt wenigstens so weit, bis die Drachen kommen. Sonst ist man ja arm. Nee, ich war immer reich, weil ich alle Leute ausgeräumt habe, wie doof. Ja, aber stell dir das multipliziert mit, jedes Mal, wenn du Schnellreise machst, nimm Drachen an. Also, du weißt, was Drachenknochen wert sind. Irgendwann muss ich mal meinen ultimativen Playthrough machen mit der Story, weil ich habe noch nie die DLCs gespielt. Da war ich noch nie drin. Ich habe die Vampire nicht kennengelernt. Ich habe den Drachenreiten habe ich nie gemacht. Vampire auslöschen, total geil. Ja, der dritte DLC, wo du nochmal nach Morrowind zurückkommst, der war aber auch phänomenal gut. Du bist ja Drachenreiter irgendwann, das ist ja auch richtig nice. Hab ja, du kannst die Drachen aber nicht steuern, die fliegen nur eine feste Route. Ja, aber macht ja nichts. Dennoch, wie gesagt, in Skyrim kann ich immer wieder reinspringen, egal wann, egal wo, es ist vollkommen wurscht, sei es auf der Switch, sei es auf der PS4, sei es, auf der PS5, wo es überall released wurde, auf Alexa, auf dem Bildschirm oder auf dem auf der Switch mit den Zelda-Amiibos, dann kannst du die Klamotten anziehen. Ja, das kannst du auch finden, by the way. Du brauchst nicht mal die Amiibo für. Dennoch, großartiges Game. Ich liebe es und würde ich sagen, kommen wir zu Platz Nummer 8 für Jürgen. Mein absolutes Lieblings-Sci-Fi-Opera-Game, das es gibt, nämlich Mass Effect 2. Nice. Ja, da bleibt nichts zu sagen. Es ist Mass Effect, ist Mass Effect. Freunde, spielt es einfach. Mass Effect 2 für mich der beste Teil der Trilogie. Mhm. Ich mag den ersten Teil trotzdem halt sehr, sehr gerne. Das Problem ist, dass er halt dann doch oft Längen hat, wenn du es immer wieder mal spielst. Es zieht sich manchmal, die Laufwege sind im ersten Teil immer so ein kleines bisschen zu lang. Und die Waffen, auch wenn sie es jetzt in der Legacy Edition verbessert haben, doch einen Hauch zu unpräzise. Aber die Musik, oh. Ja, sowieso. Oh. Und Mass Effect 2 sowieso hat die besten Companions, die beste Musik, eigentlich auch mit der Suicide Mission, die eine der besten Missionen der Videospielgeschichte. Ja, absolut, hundertprozentig. Und Garrus Best Bro, ja. Und wir wissen alle, Liara ist die einzig wahre Choice zum Daten. Das ist die einzige, die man nur datet, wenn man alle anderen schon durch hat. Nee, man nimmt nur Liara. Liara, best girl. Shut up. Never. Das ist Tali bei dir? Ah, ich bitte dich. Mirandas Ass gewinnt immer. Ja, aber die hat ja nur ein Körperteil, das gewisse Präferenzen dann vorweist, aber Tali. Ja, gut, Tali hat was Mysterisches, das stimmt. Richtig. Ja. Wenn, dann muss es schon Mysterium geben. Ja, vor allem, die hat im Englischen ja auch noch einen Akzent, den hat die im Deutschen ja nicht. Ja. Also, Mass Effect kann ich auch nur bestätigen. Mass Effect 2 ist eins der besten Games, die je erfunden wurden. Und es ist halt, ja. Es ist Mass Effect. Spielt es, Leute. Spiel ist einfach richtig. Aber mit allen DLCs, möchte ich nur dazu sagen. Sonst macht das keinen Sinn. Ja. Oh ja, oh ja. Deswegen liebe ich ja die Legacy Collection, wo alle dabei sind. Das finde ich ja das Geile. Ja, mit Kasumi zum Beispiel, ja. Ah, super. Markus. Ach, wie stelle ich das am besten vor, da wir jetzt so ein bisschen wahrscheinlich die Gewohnheit meiner üblichen Spieleserie verlassen, ohne sie zu verlassen? Ich habe 1998 mit diesem Spiel bereits das in Videospielform gemacht, was heutzutage sehr viele weibliche Personen mit gewissen Plattformen betreiben. Warum ist dieses Spiel, und dann nenne ich auch den Titel, ausschlaggebend für mich? Es hat mich in die Wirtschaftssimulation gezogen. Die Sims? Nein. Lula, The Sexy Empire. indem du quasi als Stripperin anfängst, die ein Porno-Imperium aufbauen will, und du aus so einer kleinen Westernstadt mit nur einem Stativ, einem Darsteller, dir selbst und einem Kameramann versuchst, ein Imperium aufzubauen, und es ist so cool, weil du fängst so klein an, wie quasi gewisse Plattformen, die es halt jetzt gibt, wo man gewisse Videos verkaufen kann, wo man angeblich auch Schweinegeld verdienen kann. Sollte man nicht tun, man sollte an die Spätfolgen denken. Im Videospiel hat man es allerdings nicht, weil was kommt auf diese erste Tatur? Du machst deinen eigenen Sexshop auf. Und vertreibst ihn. Und was hat mich an dem Spiel begeistert? Nein, nicht die Pubertät. Das war noch so ein bisschen davor, weil, naja, dank gewissen Umwegen kommt man auch ein bisschen früher ran. Was hat mich fasziniert? Einstellen von Leuten, Ausstellen von Leuten. Das ganze Thema, wie kriege ich da Geld rein, um mir geileren Stuff zu kaufen, um geileren Stuff produzieren zu können, um anschließend irgendwann in Las Vegas zu landen, um mir ein riesen Porno-Industrie-Imperium aufzubauen. Mit Studios, mit Shops, mit Herstellfabriken. Es war so geil, und du hast den direkten Wirtschaftskreislauf mit einem Thema, das versauter nicht sein kann. Was mir da einfällt, hast du jemals Mad TV gespielt, 1 und 2? 1 habe ich gespielt, ja. Wir sind im Prinzip fast dasselbe, ja. Nur halt mit Fernsehproduktionen. Aber und so das weiter. Kam bei mir zuerst und hat mich halt wirklich geprägt, weil ich dort eine Leidenschaft entdeckt habe, für knappe Geldmittel zu beginnen und irgendwann anzugeben. Und ich erinnere mich noch, wie mein Dad kopfschüttelnd hinter mir stand, weil ich gesagt habe: Guck mal, wie viel Geld ich verdiene. Und so ward er geboren. Ja. Der Wirtschaftsminister. Vielleicht waren das die Gedanken meines Vaters damals. Oh boy. Es gibt so vieles Falsches an dem Bild. Aber du solltest an alles denken, nur nicht an deinen Profit. Das kann ich gut vorstellen. Ja, ich verstehe, wie ich das geprägt hat, wenn man so andere Podcasts von und hört. Und dann sagst du so, ja, das war ja ganz einfach. Ich habe so innerhalb von drei Stunden hatte ich 5 Millionen verdient. Das ist ein JRPG, um den es um Gefühle geht. Ja, passt schon, aber ich habe 3 Millionen verdient. Was, die Gefühle, die mache ich beim zweiten Playthrough. Also du musst nur diesen, nur diesen seltenen, goldenen Gegner immer abfarmen, dann geht das schon. Ja, oh, super. Ja, im Endeffekt, hallo, wenn du noch so kurz vor der Pubertät stehst, so ein Spiel hast und es dir einfach gefällt, wie die Zahlen steigen. Und es hatte ja einen Comic-Stil und einen gewissen Humor, den ich aus anderen Spielen kannte. Meine Fresse, das ist okay. Ja, das merkt man natürlich, dass dich das geprägt hat. Ja, das kam ja auch im Remake-Cast. Das merkt man zu 100%. Ja, oder war es im Remake, oder Remake-Cast? Nee, im ersten Remake-Cast war das. Im ersten Remake-Cast war es, ja. Es ist, also, wenn ihr euch mehr darüber wissen wollt, hört die 2 Remake-Casts. Das war nur großartig. Ah, kommen wir zum Platz Nummer 7. Der unserer besten Games für uns im Allgemeinen. Das ist bei mir ein Game, mit dem ich unglaublich viel Spaß hatte. Auch heute noch in der Definitive Edition. Für mich tatsächlich das beste Open-World-Gangster-Game, und zwar GTA 3. Mm. Ich bin ein riesiger GTA-Fan. Ich bin GTA-Fan der ersten Stunde. Ich habe damals GTA 1 gespielt, wie blöd. 6031769, Cheat für 99 Leben, was ich bis heute auswendig. Das hat sich mir mal eingeprägt, der geht nie wieder weg. Ich habe GTA 2 Jahre später das gespielt, weil mein PC natürlich der beste PC aller Zeiten war. Und GTA 3 damals lieber auf meinem PC, nur musste ich es in 640x480 Auflösung spielen und ich musste auch den Boden gucken. Sobald ich nach oben geguckt habe, war alles ruckelt. War alles Dia-Show. Und ich konnte keine Schrift lesen, war alles Balken waren. Herrlich, solches Spiel gespielt. Stundenlang. Ich liebe dieses Game. Ich liebe die Atmosphäre. Ich liebe die Missionen. Auch wenn es manchmal relativ frustrierend ist. Dennoch ist es immer noch eines meiner absoluten Favorites. Ich liebe die Radiosender. Ich liebe die Musik. Ich kann es die erste ist die GTA-Formel Insel in ihrer reinsten, pursten Form eigentlich. Ja, richtig. Es ist die GTA-Formel aus 1 und 2 nur in 3D umgesetzt. Und das, dass es das erste 3D-Game war, von denen war es absolut fantastisch. Ich liebe es bis heute. Und ich habe es letztes Jahr nochmal durchgezogen, nochmal durchgespielt in, wie Jürgen gesagt hat, Rekordgeschwindigkeit. Wobei ich mir tatsächlich Zeit gelassen habe. Ich bin halt, keine Ahnung, ich verreck halt nicht so oft, weil ich genau weiß, was ich tue. Ich kenne die erste Insel auswendig. Ich weiß, wo alle Päckchen sind. Ich bin nie auf die zweite Insel gekommen, weil ich eine Mission nicht machen konnte, weil du ein Scharfschützengewehr dafür brauchst. Also habe ich die erste Insel abgefarmt. Ich weiß, wo alle Päckchen sind. Ich weiß, wo alle Amok-Laufdinger sind. Ich weiß, wo alles ist in der ersten Insel. Ich kann alles auswendig. Perfekt. Ich habe stundenlang nur GTA 3 gespielt damals, weil ich so fasziniert war von dieser Welt. Und der Radio-Soundtrack ist natürlich absolut großartig. Lips 106 ist super, Flash und so weiter. Ich liebe GTA 3. Wie schaut es bei euch? Gut, Markus mag GTA nicht, den brauche ich gerne jetzt fragen. Wie schaut es bei dir aus, Jürgen, mit GTA 3? Ich mag ja eigentlich, wie einfach es da noch gehalten ist mit den ganzen Missionen. Und es ist halt wirklich. Mehr Klischee-Mafia geht eigentlich kaum. Ja. 100%. Und dass dein Charakter wirklich nicht spricht, sondern einfach nur stumm einfach die Aufträge annimmt. Ja. Aber ansonsten, es ist halt GTA, da kannst du halt nicht viel mit falsch machen. Wie gerade schon gesagt, in seiner pursten Form. Ja, absolut. Ich finde es, wie gesagt. Einziger Kritikpunkt für mich ist, dass in GTA 3 die Autos dann doch einen Hauch zu schnell kaputt gehen. Aber ansonsten. Ja, das ist auch mein Problem gewesen, dass ich alle zwei Missionen immer 5 neue Autos braucht habe. Das ist, sind ja genug da. 2 Missionen, 5 Autos? Du meinst wohl auf der Fahrt zur Mission 5 Autos? Ja, oder so. Ja, so ging es mir immer. Das ist, du kannst nicht irgendwie nur 3-mal irgendwo andodgen, dann brennt das Ding schon. Aber das Ding hat mich halt geprägt wegen Open World. Es war ja, eine Art Open World. Du, ich kann es ja auch verstehen. Es ist ja auch ein geiles Game, ja. Trotz allem. Und deswegen bin ich so ein Fan, bin ich so ein Sucker für diese Open World Games. Weil ich bin so ein tierischer Fan von sowas einfach nur. Ich liebe es, stundenlang durch die Gegend zu fahren und die Hauptquests zu ignorieren und Scheiß einzusammeln. Das mache ich halt einfach gern. Ah, sehr gut. Nummer 7, der gute Jürgen. Und das kann ich ganz simpel einleiten mit What a Thrill! Nämlich Metal Gear Solid 3, der beste Teil der Metal Gear-Reihe, mit Abstand meiner Meinung nach. Absolut hundertprozentig. What a Thrill! Weiß einfach, es ist, keine Dark Ahnung, es hat einfach die beste Story, finde ich, weil man der einfach am besten folgen kann, meiner Meinung nach. Es hat mit The Boss eigentlich einen der einprägsamsten Charaktere. Es hat eine unglaublich dichte Atmosphäre. Und ist halt ein rundum großartiges Gesamtpaket. Du kannst halt einfach in den Militärlagern der pure Geist sein oder du findest dann halt ein riesiges MG und ballerst einfach alles nieder, wenn dir langweilig ist. Ja. Die Story ist so richtig schön 60er Jahre Spy-Vibes, so ja, alte James-Bond-Filme. Es ist halt mit so Abstand geil auf James Bond gemacht, deshalb hast du ja diesen Intro-Song, der ja komplett an James Bond angelehnt ist. Ja. Oh. Der auch auf der legendären Leiter dann abgespielt wird. So gut, einfach nur ein fantastisches Game. Und hat für mich halt Snake als einen meiner absoluten Lieblings-Videospielhelden zementiert. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Markus, hast du jemals ein Metal Gear gespielt, bis auf Teil 1, ganz kurz bei deinem Bruder damals? Oder? Du nimmst es mir ja schon weg. Es war nur Teil 1 bei dir, oder? Es war nur Teil 1. Ja, der dritte ist so gut. Ja, kommt ein Remake dieses Jahr am 28. August. Why not? Ich bin gespannt. Ja, ich bin Tag 1 da. Ich auch. 100%. Auch wenn ich finde, dass Snake nicht wie Snake aussieht, aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Das ist wurscht. Du siehst ja eh nur seinen Hinterkopf ab und zu, wenn du durch die gehst. Gut, in den Cutscenes siehst du ihn natürlich. In den ganz kurzen, kaum da anwesenden Cutscenes. Ja, in den ganz kurzen, kaum anwesenden 8 Stunden Cutscenes siehst du ihn ganz kurz. Ja, stimmt. Markus, Nummer 7. Nummer 7. Wir bleiben noch ein bisschen versaut. Wo jetzt dieses Thema herkommt, die Brücke von vorher zu schlagen. Larry? Der Humor. Bingo. Ha! Und was hat mich daran geprägt? Dieser Mitte-40er, der sich aufführt, wie der letzte Casanova, genau das Gegenteil davon ist. Und in Wirklichkeit nur die wahre Liebe für immer sucht, nachdem er sich einmal die Hörner abgestoßen hat. Ah, Leather Shoot Larry, großartig. Aber er war immer gut gekleidet, also. Ja, das stimmt, ja, in seinem Da habe ich mein Fable für Anzüge her, darum habe ich mir auch meinen weißen Anzug gekauft. Zu meiner Tanz- und Disco-Zeit hatte ich einen weißen Anzug. Ich finde immer noch, dass in den 2 Remakes, die es gab, dass Larry gesprochen wurde von der deutschen Stimme von Neil Patrick Harris, war die beste Entscheidung überhaupt. Episch. Weißt du, wie ich diese 2 Teile verschlungen habe? Ich glaube, sie hätten auch absolut keinen besseren Synchronsprecher finden können. Nein. Weil das so gut gepasst hat, einfach nur. So gut gepasst. Ja. Weil wenn man bedenkt, dass bei den einen PS2-Teil es Oliver Pocher gewesen ist. Hör auf, das war jetzt ein Cousin. Ignorieren wir bitte, war das nicht sogar schon der Neffe von Larry? Ja, das war der Neffe von einfach Larry. Magna Cum Laude oder so? Magna Cum Laude. Diese Teile existieren nicht, weil die haben weder den Witz gehabt. Da ging es nur irgendwie um Saufen und Vögeln, ja. Ja, um mehr ging es nicht. Und da gab es ja noch einen danach, der war noch viel schlimmer. Ja. Den Witz, den Larry halt immer ausgemacht hat für mich ist, er schafft es zu 98% auf die widerwärtigste Art und Weise erstmal durchzufallen, dann bei dem Mädel doch anzukommen und bevor er am Ziel ist, wird ihm so richtig eins reingewirkt. Ja, es ist halt, es ist schon sehr... sehr grenzwertig. Aber dennoch, die 2 Remakes sind großartig, die kann man wunderbar spielen, finde ich persönlich. Also und schöne Rätsel hat es. Also die Rätsel, gerade damals, die Sierra-Teile, boah, die waren knackig. Ich finde diesen Running Gag mit Teil 4 so geil. Der hat, der Erfinder Al Lowe, glaube ich, Rowe, oder so ähnlich, wie hieß er, der hat damals gesagt, er macht kein Teil 4. Also haben sie Teil 5 gemacht. Das Witzige ist, in Teil 5 gibt es 1000 Anspielungen auf Teil nicht existierenden Teil 4. Hey, weißt du noch, Latitude 4, als wir das und das gewusst haben? Großartig. Herrlich. Ich liebe das. Das ist so geil. Komplettes Commitment. Finde ich absolut geil. Finde ich super. Und ich muss sagen, ich finde die Spiele gar nicht so grenzwertig, weil er eben nicht durchkommt mit seinen 0815 schleimspurigen Maschen. Das stimmt, ja. Dennoch, bei den Games, kann ich verstehe, das sind großartige Adventures. Absolut herrlich. Okay. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Bei mir Platz Nummer 6 ist es tatsächlich eine Spielereihe, um genau zu sein. Da muss ich ein bisschen cheaten, weil es schwierig ist, dass ich dann einen guten Teil rauszusuchen. Da passieren öfters mal Unfälle. Und sehr oft bist du auch dafür verantwortlich, dass diese Unfälle passieren. Und zwar Hitman. Eigentlich, um genau zu sein, könnte man sagen, die aktuelle Hitman-Staffel, sozusagen Staffel 1, 2 und 3. Dennoch die ganzen oder auch Klavierseite The Game. Ja, dennoch, die ganzen alten Hitman-Games sind auch alle absolut großartig. Ich bin ein tierischer Fan von Hitman. Das hat so mich geprägt mit Schleichen. Vorher war es Sam Fisher mit Splinter Cell. Aber Hitman hat das Ganze für mich noch so ein bisschen auf die Extreme gebracht, weil ich halt nicht nur mein Ziel umgebracht habe, sondern eigentlich so gut wie jeden. Der eine ist halt die Treppe runtergefallen, der andere im Balkon. Ah, so eine fantastische Spieleserie. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Hitman mögt, die World of Assassination, wo Staffel 1, 2 und 3 von dieser Seasons drin sind. Holt euch die. Die sind so, so, so gut von IOI Interactive. Ich bin gespannt auf deren James Bond Game, was die machen. Das wird interessant. Dennoch, Hitman ist so für mich dieses Schleichen tatsächlich wirklich geprägt und ich liebe Schleichgames. Ich liebe das einfach, mich überall durchzuschleichen. Wenn ich schleichen kann, schleiche ich. Ich liebe es, dass egal welches Kostüm er anzieht, dass er trotzdem erstmals das durchgeht, was er anhat. Vor allem, er hat den steinendste Face. Das steinernste Face, was es gibt. Ich liebe es einfach nur. Und der verzieht es nie. Hey Frank, du siehst aber komisch aus. Ja. Herrlich. Und es gibt anscheinend unglaublich viele Leute mit Problemen mit ihren Haaren, weil tausend Glatzen Leute durch die Gegend rennen. Mhm. Dieser Welt. Find ich saugut. Ich liebe diese Games. Wie gesagt, wenn ihr auch Hitman spielt, holt euch die neuen, die sind wirklich gut. Ich habe Hitman 1 damals wie ein Wahnsinniger gespielt und ich habe auf 1000 Varianten habe ich das versucht, bis ich dann gemerkt habe, Guns Blazing funktioniert nicht, also muss ich tatsächlich leise sein. Und es hat so Spaß gemacht. Und seitdem. Ja, mit knarren Gewalt fühlt sich das nicht richtig an. Nee. Es macht mehr Spaß, wenn du den einen Fahrer da umnietest, ihn sich deine Klamotten anziehst, den Typen im Dumpster versteckst und dann wartest, bis der Fahrgast in deine Limousine einsteigt und mit dem wegfahren kannst. Ah, und die dann saugut runterrollen, genau. Ja, auch absolut saugut, großartige Games. Ich bin, wie gesagt, ich liebe Hitman, absolut. Nummer 6 für Jürgen. Kann ich auch wieder sehr schön einfach einleiten mit Listen to my story. Ja? Na, Final Fantasy X, mein persönliches Lieblings-Final Fantasy. Listen to my story. Was ja auch daran liegt, dass es auch mein erstes Final Fantasy war. Und meistens ist ja das erste Final Fantasy das Lieblings-Final Fantasy. Das stimmt allerdings, ja. Das und dementsprechend liebe ich den 10er total. Ich liebe die Musik, ich liebe die Charaktere. Auron sowieso bester Mann. Hallo, wenn er das erste Mal mit den er ist ja im Tutorial kurz da und dann hast du vergessen, dass er überhaupt existiert und da taucht er auf einmal wieder auf. Das ja geil! Mit Wakan seinem Volleyball und Lulu mit ihren. Was Hüppchen. Denn? Findest du es in irgendeiner Form unrealistisch, dass riesengroße Monster mit einem Ball abgeworfen werden? Nein. Ich finde es gut, dass Lulu ihre Magie in ihren Titten speichert. Finde ich gut. Ja, großartig. und das Geilste ist halt auch, dass du beim allerersten Blitzball-Turnier gewinnen kannst. Ja, ich verliere das inzwischen sowieso nicht mehr. Aber es ist halt, wenn du es das erste Mal spielst, kannst du es gefühlt nicht gewinnen. Wenn du es das erste Mal gewinnst. Es ist so eine Befriedigung. Ja. Danach ist es easy, aber wenn du es das erste Mal schaffst, super. Ich habe Blitzball geliebt. Boah, ich habe die Besaid Aurochs ohne Traden auf Platz 1 gebracht. Weil man kann dann ja danach ja dann die Liga spielen und sich die Spieler von anderen kaufen, aber das habe ich dann nicht gemacht, sondern ich habe meine Jungs behalten. Wir machen ganz kurz ein weiteres Trope nochmal auf. Ich muss dieses Spiel endlich mal durchspielen. Ja, ja, tu dir ich den Gefallen. Ich habe noch nie Teil 10 durchgespielt. Ich habe es, soweit ich weiß, habe ich es gespielt, bis ich, oh Gott, bis du nach dem Turnier, das war's, bis zu der Blitz-Dingens, da wo die Blitze runterkommen, das war's, bis dahin habe ich es gespielt. Noch der Thunderplane. Und da ja. Vielleicht ein Hinweis, wenn du nicht nur 10, sondern auch den zweiten hinterher spielst, ob es jetzt eine Internetlegende ist oder nicht, aber ich behaupte, das ist der Grund, warum ich trotz zweimaligem Durchspielen nicht das gute Ende bekommen habe. Nicht skippen. Nicht skippen. Du bekommst angeblich ein schlechteres Ende in 10.2, wenn du Zwischensequenzen überspringst oder Passagen, in denen geredet wird. Wer tut das? Du kannst zum Beispiel auch aus dem Bildschirm gehen, wenn du sagst, es ist mir doch gerade egal, was du zu sagen hast. Also ehrlich, wow, okay. Und dann kriegst du schon ein schlechteres Ende. Du musst dir alles anhören. Ja, ob es eine Legende ist oder nicht, keine Ahnung. Ich behaupte immer noch, daran liegt's. Also ich am furchtbarsten fand, waren die Tempel. Die haben mich am meisten genervt. Dieses tempelige Ohr. Ja, vor allem, ich vergöttere ja den Soundtrack, aber die Musik in den Tempeln ist, war einfach immer da länger drin. Es geht dann ziemlich schnell auf die Klöten. Ja. Ich behaupte, ja. Das ist Absicht, dass du dich in diesen Tempeln nicht lange aufhalten willst. Ja, aber du musst ja, wenn du Anima als Bestia haben willst, musst du ja drin bleiben, um noch die extra Rätsel zu machen. Irgendeine Herausforderung muss es ja geben für die super extra GF, nicht GFs. Ach. Ihr wisst, was ich meine. Summons. Ja, die auf Englisch, wie hieß es auf Deutsch? Bestias, glaube ich. Ja, Bestias waren es richtig, ja. Ah. Dennoch. Und Lulu ist der Grund, warum so viele Leute dann auf einmal die Goth Babes mochten, da bin ich sehr sicher. Das sind doch manche Filme für verantwortlich. Grafisch technisch super. Das Voice Acting war top notch. Ja. Das Voice Acting war gut, ja, das stimmt. Und ja, die Szene mit dem Lachen ist drin, das ist Absicht, dass es so schlecht klingen soll. Aber trotzdem, es ist legendär. Mhm. Vor allem, wenn du es auf Japanisch hörst, der klingt wie eine Krähe. Ist doch schlimmer. Dennoch, Final Fantasy ist halt... Es ist das letzte wirklich gute Final Fantasy. Das war 12. 12 war zumindest noch in Ordnung, ja. Kommen wir direkt zu Markus, Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 möchte ich einleiten mit Spiel niemals hinter einer Echse Dudelsack. Hexe, nicht Echse. Niemals hinter einer Hexe Dudelsack? Ansonsten bist du tot und wirst gegrillt. Thorins Passage. kommt auch aus dem Remake-Cast jedem bekannt vor. Für das, dass ich immer sage, ich spiele keine Adventure, kommen da sehr viele drin vor. Meistens immer, ja, witzigerweise, aus irgendeinem Grund. Ja, ich finde ich konnte mich damals als Kind sehr gut mit ihm identifizieren, weil er einfach so ein 0815 langweiliger Charakter ist, der halt von dem Bauernpaar großgezogen wird, weil seine echten Eltern abhanden gekommen sind. Und er fühlt sich zu groß ein Auserkoren, er will ein Held sein. Und in dem Moment, wo seine Zieheltern entführt werden, ergreift er natürlich die Gelegenheit. Und du kannst in diesem Spiel durch Dämlichkeit, durch Ungeschick so oft sterben lassen. Abartig, aber das Schlimmste ist, was vorherzusehen ist, du bist in der Alchemieküche. Ganz kurz vorm Ende vom Spiel hast die Hexe quasi vor dir und hast einen Dudelsack in deiner Tasche. Und du kannst ihn tatsächlich auf die Hexe anwenden. Es ist nicht intelligent, aber du kannst es. Warum habe ich es getan? Weil ich ein Mensch bin und ich tue, was ich kann. Nicht, was sinnvoll ist. Ist übrigens erhältlich auf Good Old Games. Ja. Good Old Games, richtig. Hurra. Für 5,49. Spielt es, wenn ihr es euch holt, der Gehilfe von ihm, dieser kleine lila Hund. Super genial, super witzig. Vor allem im Ableben gibt es dann immer geile Animationen. Mega nice. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach ja, gute alte Adventures. Wenn ihr übrigens tatsächlich auf Adventures steht, vor allem richtig alte, obskure Adventures, schaut auf Good Old Games. Schaut euch da um. Da gibt es so viel Zeug, was in diesem Games Preservation Programm drin ist. Das heißt, die Games werden für mehr existieren auf den Good Old Games Servern. Du kannst dir die Games kaufen und dort auch runterladen mit extra Exen. Das heißt, sie existieren für dich dann für immer. Deswegen liebe ich die Seite. Das ist kein Sponsoring tatsächlich, auch wenn ich es gern hätte, aber nein. Es ist tatsächlich eine pure Empfehlung. Pure Überzeugung. Geht auf Good Old Games. Pure Überzeugung, geht auf Good Old Games. Sie sind absolut großartig. Außerdem unterstützt ihr gleichzeitig die Entwickler von CD Projekt, weil das gehört nämlich denen. Das gehört nämlich CD Projekt Red, die Seite. Kommen wir zu Platz Nummer 5, der für mich besten Games aller Zeiten. Und da kann ich eigentlich direkt, von dem, was ich vorhin gesagt habe, mit Final Fantasy 12 ist noch gut gewesen, direkt übernehmen, weil es ist mir nicht nämlich Final Fantasy 12. Mhm. Ich glaube, der Teil dieser Final Fantasy 12 ist so der Grund, warum ich immer gegen den Mainstream steuere. Da hat es, glaube ich, angefangen. Weil alle haben gesagt, das Spiel ist furchtbar, das Spiel ist scheiße, das Spiel ist langweilig, das Spiel ist blöd. Und ich saß da und war so begeistert, als das Original damals ich mir gekauft habe, auch mit dem Lösungsbuch, mit dem teureren Lösungsbuch, mit dem richtig schönen Artcover drauf, also mit der Collector's Edition von der Lösung. Hast du dann auch Tiamat gemacht mit dem Millionen Leben? Ja, ich habe alles gemacht in diesem Game. Alles. Jedes einzelne Ding. Ich habe auch die PlayStation 2 Version mehrfach durchgespielt. Ich habe als das Remake ankam, frag Markus, als das Remake rauskam, wie schnell ich durch das Game durch war. Das schneller war nicht als normal. Ich durch die Pixel Games war. Ja, es war nicht normal, wie schnell ich durch dieses Game durch war. Ich liebe dieses Game. Die Story, die Charaktere, der Soundtrack, die offene Welt. Ich liebe das Kampfsystem, weil es halt mehr. Es erinnerte mich irgendwie an Knights of the Old Republic. Das Kampfsystem. Dieses Action-basierte mit den Symbolen auswählen und so weiter. Das hat mich immer ein bisschen mehr daran erinnert. Deswegen mochte ich es unter anderem. Es ist ein absolut fantastisches Game. Ich kann es echt nur empfehlen. Gebt dem Game eine Chance, vor allem mit der neuen Edition. Da sind noch ein Haufen Sachen dazu gepostet, wo eure Haupt-Sachen dazu gepackt wurden. es ist Final Fantasy 12. Es ist für mich das letzte wirklich gute Final Fantasy. Und das letzte, bei dem sie sich Mühe gegeben haben. Gibt es absolut. Da, wo sie zumindest sich Mühe bei den Charakter, bei den Charakteren gegeben haben, ja. Ja, und im Prinzip ist die Story Star Wars. Im Prinzip ist die Story Star Wars Episode 4. Wir machen eindeutig keine Star Wars Geschichten. Richtig. Ich finde es großartig. Ich liebe es. Ich kann nur sagen, spielt es einfach. Das mehr kann ich einfach nicht sagen. Spielt es einfach. Gib dem Game eine Chance. Es ist großartig. Platz Nummer 5 für Jürgen. Banjo-Kazooie. Ha! Nice. Ein Plattformer, der mich wie kein anderes Spiel, glaube ich, geprägt hat seiner Zeit. Das hatte meinen Humor auf lange Zeit hart geprägt. Und ich habe im Gegensatz zu Stefan kein Problem mit Ur. Und oh, da kriege ich einen Aneurysma, wenn ich das höre. Nein, ich liebe einfach, was bei mir halt immer wichtig ist, wenn man die Castle, ich liebe halt die unglaubliche Abwechslung der Welten. Ich bin großer Fan von Collectathons, was halt Banjo-Kazooie schuld ist. Haha. Ich liebe die Charaktere, ich liebe einfach alles da dran. Es ist halt quietschbunt, es ist das für mich das mit Abstand beste Rare-Spiel, obwohl Rare so viele geile Games gemacht hat. Aber ich finde, dass das einfach deren zeitloses Meisterwerk ist. Es ist so ein Spiel, das auch grafisch gefühlt nicht so krass gealtert ist wie viele andere Spiele aus der Zeit. Ich finde, da hat es schon auch N64-Spiele und PS1-Spiele sowieso grafisch deutlich härter erwischt. Ja. Weil vor allem die Animationen sind immer noch sehr, sehr gut, sehr butterweich. Ich mag einfach alles da dran. Und ich mag einfach die Sprüche von der hässlichen Hexe. Sein gutes Hupf und Springspiel, ja. Ich hab's halt eins der besten, wenn man mich fragt. Ich hab's halt damals bei einem Kumpel immer gespielt. Er hat immer Banjo-Kazooie gespielt und Donkey Kong 64. Das waren seine zwei Lieblingsgames, die er zu 100% gespielt hat. Weil an sich ist Donkey Kong 64 ja kein schlechtes Spiel. Das ist halt nur einfach. Es versucht halt zu viel, weil du immer mit allen Affen einmal rein musst, weil jeder Affe einen bestimmten Knopf drücken muss. Das ist halt voll anstrengend. Stimmt, ja. Weil sonst ist, ist es ein Rare-Spiel aus den 90ern. Das ist, natürlich ist es gut. Und es hat den DK-Rap, also. Der gute DK-Rap. Yes. Markus, Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Jetzt kommen wir zu meiner langweiligen Liste. Alle diese Teile könnten für mich auch alternativlos auf Platz 1 stehen, auf Platz 2 stehen. Platz 1 hebt sich noch ein bisschen ab. Und zwar beginnen wir wieder mit Wirtschaftssimulation Stardew Valley. Absolut verständlich. Wurde absolut verständlich. Also eigentlich würde es Stardew Valley nicht geben, würde hier Harvest Moon stehen, weil das hat mich tatsächlich geprägt, wurde aber abgelöst durch Stardew Valley. Weil Stardew Valley einfach alles besser macht. Was ich für jede Plattform, die ich habe, besitze. Also so viel bedeutet mir dieses Spiel und auf jeder Plattform habe ich mindestens 50 Spielstunden. Es ist halt wirklich, also es ist tatsächlich zeitlos. Die Grafik ist zeitlos, der Soundtrack ist zeitlos. Das, was du in dem Spiel tun kannst, ist einfach nur unglaublich spaßig. Es ist, ja, absolut. Es wird halt wirklich nie langweilig. Nein. Nein. Vor allem, es bringt immer wieder was Neues. Und das Schlimmste, was man mir antun kann, ist zu sagen, hey Markus, hast du schon gehört, im neuen Update gibt es eine neue Art von Farm? Okay, fangen wir halt wieder von vorne an. Man kann es gab ein Update, du hast jetzt einfach eine komplett neue Insel, die du machen kannst. Man kann deiner Katze jetzt einen Hut anziehen. Was? Ich muss noch mal 300 Stunden spielen. Ich habe mein Pferd ein Fes aufgesetzt. Wir scherzen, aber es ist leider so. Es ist leider wirklich so. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn auf einmal kommt, hey, du kannst einen neuen Charakter daten. Oh no. Ich glaube, dann würde die Community explodieren. Ich will Robin daten. Absolut. Das wollen wir alle. Das wollen wir alle. Ich weiß, es gibt eine Divorce-Mechanik. Kann die nicht auch für andere Charaktere angewendet werden? Nee, soweit ich weiß, geht das nur mit Mods. Ja, da gibt es auch nichts gegen Pierre einzuwenden, aber Robin wäre so der erste Favorite. Ja. Ja, aber dennoch, Stardew Valley, ich verstehe nicht. Aber Abigail Best Girl. Nein. Doch. Penny Best Girl. Nein. Da lasse ich nicht mehr diskutieren. Du kannst sie retten. Du rettest sie, sie ist so lieb, sie ist herzlich, sie kümmert sich um dich. wenn du sie nicht lieben kannst, ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Wenn du sie erstmal kennst. Abigail ist ein depressives Gamer-Goth-Girl. Das ist keine Chance. Ja, als Schwester nehme ich sie gern, aber... keine Chance. Ich hab sie kennengelernt und sie wollte direkt mit mir zusammen zocken. Nein, keine Chance. Da hast du einen Punkt. Und dann hat sie gleich gesagt, ich bin gut mit meinem Joystick. Also, was soll ich da noch sagen? Ja, aber Freunde, Sebastian, der einzelne Low-Gänger, der Low-Life. Den hat Carla geheiratet. Der Low-Life-Man, der ist der introvertierte Sack, der einfach nur unten hockt. Herrlich. Oh Gott, Hashtag Sam. Hashtag Big Sam. Hashtag Big Sam, richtig. Als ich mit meiner Frau das noch gestreamt habe und sie Sam gedatet hat. Und wir dann gegoogelt haben, wie man sich von ihm scheiden lassen kann. Das war super. Live im Stream. Hashtag. Das war so geil. Einfach nur. Ja. Nee, für mich tatsächlich ist es Lea. Ach, die Künstlerin? Ja, Lea. Weil die war so eine süße, verklemmte Künstlerin. Dachte ich mir, ja. Aber an die kommst du so schwer ran. Die hat so einen schlechten Arbeitstag. Der passt nicht zur Farm. Die ja, ist aber, immer wieder in ihrem Haus, wenn du endlich mit der Feldarbeit, Mine, Einsammeln von den Wildkräutern fertig bist. Ja, aber sie lässt mir meinen Freiraum, ich lasse ihren Freiraum, weil sie ihre Bilder zeichnet. Das finde ich gut. Außerdem ist sie unglaublich knuffig. Ja, ich habe mir auch gesagt, dass bei meinem nächsten Playthrough werde ich auf jeden Fall Lea daten, ja. Außerdem hat sie rote Haare, also hat sie gewonnen. Ja, gut. Auf jeden Fall, ihr wisst, ihr hört schon da draußen, Stardew Valley hat unser Leben schon mehrfach eingenommen. Das ist auf jeden Fall wahr. Spielt Stardew Valley, selbst wenn ihr mit Farming-Simulationen nichts anfangen könnt, spielt es. Es hat so viele Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch eine Wirtschaftssimulation draus machen. Ihr könnt eine Bierbrauerei draus machen. Ihr könnt eine Weinfarm draus machen, eine Schleimfarm. Also, die Möglichkeiten sind Du kannst da eine komplette Phishing-Simulation draus machen. Was du da nicht alles machen kannst. Du kannst auf die Farmarbeit komplett pfeifen und trotzdem reich werden. Man kann sie auch vollständig automatisieren, dann braucht ihr euch gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Richtig. Dann kannst du dich komplett deinen Abenteuern in den Minen widmen, ja. Ach ja, ach, es ist halt, Stardew Valley ist ein absolutes, fantastisches Game. Es ist mir egal, ob er jemals seinen Chocolatier fertig macht. Er soll weiter an Stardew arbeiten, ist okay. Kein Stress. Chocolate was? Hä? Ja, genau, richtig. Meinst lieber du Stardew DLC Valley? Oder eine neue Welt für Stardew Valley? Also einfach nur eine neue Farmwelt. Ich brauche ja nicht die ganze Welt neu. Ja, okay. Und ich habe sogar das Brettspiel da, auch wenn ich es noch nie gespielt habe. Ich wär für eine ultimative Schneemap. Da hätte ich nichts dagegen. kommen wir zu... Dafür hast du den Winter. Also, ich weiß. 28 Tage Schnee ist doch gut. Nee, 360 Tage. 360 Tage. Reicht. Kommen wir zu Platz Nummer 4, der für uns besten Games aller Zeiten. Und ich sage es einfach mit meinem absoluten Lieblingsspruch: You can't spell Assassin without ass in. Und zwar Assassin's Creed Black Flag. Eigentlich das beste Assassin's Creed. Ich bin ein tierischer Fan von der kompletten Reihe. Ich habe jeden einzelnen Teil gespielt. Es gibt gute Teile, es gibt eigentlich nie wirklich richtig schlechte Teile, sondern mehr so Teile. Es gibt ja Teile, die ein bisschen schwächer sind, wie Syndicate, aber die sind immer noch gute Games. Syndicate fand ich tatsächlich richtig gut. Viele Leute hassen ja Unity. Ich habe Unity, glaube ich, am meisten durchgespielt von allen, weil ich den großartig finde. Aber gut, da bin auch wieder ich, der wieder gegen den Strom schwimmt. Dennoch, ich glaube, die Leute hätten Unity viel mehr zu schätzen und lieben gewusst, wenn es halt von Anfang an technisch nicht funktioniert hätte. Wenn es nicht so auf den Markt gekommen wäre, wie es rauskam. Ja, damals, genau. Das war ja eins dieser Games, wo es wirklich damit angefangen hat, dass alles ein Day-One-Patch bekommen muss. Ja, ah ja, stimmt. Als es fertig gepatcht war, war es ein gutes Spiel. Ja, war es. Und ich habe es, glaube ich, 6 oder 7 Mal schon durchgespielt, weil ich es großartig finde. Dennoch, wo ich sehr vielen Leuten mir übereinstimmen, ist Black Flag ist und bleibt das beste Assassin's Creed Game, weil es auch das beste Piraten-Game gleichzeitig ist. Es ist ein fantastisches Game. Es ist das beste Pirates of the Caribbean Game. Richtig. Es ist das letzte, das mir gefallen hat. Es ist bei vielen Leuten tatsächlich so. Es ist das letzte, was den Leuten gefallen hat. Ich bin zwar mehr der Ezio-Typ, aber ich kann es total verstehen. Ich liebe die Welt, ich liebe das Schifffahren, was ja in 3 angefangen wurde und dann hier perfektioniert wurde. Und die Shanties natürlich. Die Seeshanties sind absolut, absolut großartig. Egal, wo ich angelegt habe, an welcher Stadt, erstmal die Shanties einsammeln. Die Band, die das gesungen hat, hat so fantastischen Job gemacht. Ich höre die immer noch rauf und runter. Unglaublich geniales Game. Seeshanties gehen immer. Richtig, ein unglaublich geniales Game, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Auch wenn man nicht so viel mit Assassin's Creed zu tun hat, macht nichts, weil die Story hat auch nichts mit Assassin's Creed zu tun, außer in den letzten 2 Stunden, komischerweise. Aber es hat mich nicht so gestört wie in Valhalla. Es ist eigentlich nur, du läufst durch die Gegend und bist ein Pirat und hast den Spaß deines Lebens. Nee, ich liebe halt einfach, geil, wie du im letzten Spieldrittel ankommst. Ach stimmt, das ist ja Assassin's Creed, wir müssen irgendwas mit Assassinen machen. Also fuck, stimmt, da war ja was. Hier, geht da mal tief in den Dschungel, da verstecken sich ein paar Assassinen. Ja, hier sah ein paar Assassinen, hier so. Aber ja, aber das ist mir egal. Ich will weiter mein Schiff verbessern, ich will weiter meine Flotte aufbauen, ich will die legendären Schiffe in meine Flotte aufnehmen und so aber weiter. Die legendären Schiffe, das waren Schlachten, Halleluja. Kannst du alles machen, es ist so ein geniales Game und ich finde es immer noch interessant, dass dieses Spiel immer noch besser ist als das, was mit ihrem Quadruple-Game da probiert haben. Skull and Bones. Was sie damit probiert haben, also das hier macht immer noch. Insolvenz des Game, meinst du? Ja. Das hier macht immer noch 1000-fach mehr Spaß. Es ist ein unglaublich geniales Game, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Auch wieder hier, spielt es einfach. Es ist wie Black Flag, kann man nichts falsch machen. Mhm. Ist absolut großartig. Richtig genial. Platz Nummer 4 für Jürgen. So, jetzt kommen wir an den Teil der Liste an, wo sowieso alle wissen, was so kommt. fangen wir einfach an mit Golden Sun. Haha, Überraschung. Das hätte ich höher gesetzt, tatsächlich. Nee, das erklärt sich nachher alles von selbst. Golden Sun. Ich weiß, was seine Nummer 1 ist. In dem vergangenen Cast schon oft genug drüber philosophiert und geschwärmt. Wahrscheinlich mein absolut liebstes JRPG. Auch wenn es eigentlich die Standard-Heldenreise erzählt, aber ich mag die ganze Inszenierung, ich mag die Charaktere, ich mag, was es aus den Game Advance rausholt. Ich liebe es, die Djinns zu sammeln. Und vor allem die Musik. Ich liebe einfach alles an Golden Sun. Hast du den zweiten mittlerweile angefangen? Der einzige Grund, warum ich nicht anfange, ist, was ich auch schon mal im Podcast erwähnt habe, dass ich dieses ewig lange Passwort nicht eingeben will. Okay, verstehe. Das sind 6 bildschirmfüllende Seiten mit kruden Buchstaben und Sonderzeichen. Oh Gott. Und ich habe einfach keinen Bock, es einzutippen. Es tut mir leid. Und ich will aber auch das Spiel nicht starten mit generischem Equipment. Dafür habe ich zu hart an meiner Geierklinge gearbeitet. Ich sende diesen Freundschaftscode auf der Wii damals. Ja, ja, 28 Zeichen und 3 extra Zeichen. Ja, ja, zum Kotzen. Aber an sich, wie gesagt, Golden Sun, ich finde, das sollte jeder JRPG-Fan zumindest mal ausprobiert haben. Ich wette, es kommt nicht bei jedem gut an, aber ich liebe es einfach. Absolut verständlich. Cool. Markus, Platz Nummer 4. Platz Nummer 4. Ich bin gespannt. Da möchte ich dich jetzt raten lassen anhand des Soundtracks. Ein Battle-Theme. Ich versuche es in etwa nachzustellen und ich glaube, du wirst es sofort erkennen. Wenn ich es dir vorspiele, würdest du es erkennen. Es ist das Laguna-Theme. Das Laguna Battle Theme aus Final Fantasy 8. Ich habe mich schon gewundert. Das nervigste Theme, und das ist auch der einzige Kritikpunkt an einem perfekten Spiel. Ich will nichts anderes hören. Ah ja. Genau. Jetzt habe ich es im Kopf. Jetzt hast du es im Kopf. Scheiße. Ha. Take that. Und alle, die schwärmen von diesen neuen Final Fantasy Krücken, sollten mal dieses Spiel wieder in die Hand nehmen, es spielen und dann sich denken, das ist wirkliche Kunst. Das ist die alte Final Fantasy Kunst, die bis 12 existiert hat. Weil es hat damals sehr viel Kritik abbekommen. Ich weiß auch warum, ich habe es sehr oft gespielt. Es hat nicht unbedingt das einfachste System. Also zaubern sollte man in dem Spiel nicht. Das ist nur eine Wertanlage für deine Stats. Das stimmt allerdings, ja, er hat recht. Deine Zauber sind, da du sie ziehen musst, eigentlich eine Wertanlage und du wirst sie nicht ausgeben, weil es dauert so fucking lang, bis du irgendeinen Zauber auf 99 hochgeboostet hast. Ganz ehrlich, derjenige, der die Mechanik sich ausgedacht hat, der gehört echt mal ausgepeitscht. Derjenige, der das Spiel erfunden hat, hat auch gesagt, wenn er was changen würde an dem Remake, dann ist es eindeutig das Draw-System. Und wenn das Draw-System weg wäre, wäre es ein viel, viel geileres Spiel und ich glaube, das wäre viel besser angekommen. Ja, ich glaube auch. Was du da für Mechaniken hast, was du da erreichen kannst in, ich erinnere dich nur, Stefan, ach, du hast das falsch gespielt, darf ich für dich von vorne anfangen? Okay, morgen bist du auf halbem Level an derselben Stelle. Ich habe 3 Stunden geschlafen und er ist an derselben Stelle wie ich. Nach ja, weil 20. einfach dieses GF-System, wenn man das mal durchblickt hat, kannst du da so viel eigentlich schon In-Game-Cheating betreiben. Wenn du die richtigen Stats der GFs sofort freischaltest, dann hast du eigentlich mit jedem Level-Up einen Stat-Boost von 1-2 Punkten. Und gerade die Nahkämpfer auf Stärke von vornherein ab Level 10 zu boosten, ist heftig, was das ausmacht. Und dann die Story noch und Zeitreisen und was du im Ending für einen Interpretationsspielraum hast. Du hast ein abgeschlossenes, geiles Ende, das aber so offen ist, dass du selbst noch rein interpretieren kannst, was du möchtest. Da gibt es heutzutage immer noch Communities, die sich gegenseitig fast zu Tode diskutieren. Was ist jetzt mit dieser Zeitreise gemeint? Ich wundere mich, dass es noch Platz 3 ist bei dir. Könnte Ultimezia nicht eigentlich Rinoa sein? Oder Riona oder wie auch immer man sie ausspricht. Sieht dein Schullehrer, sieht dein Schuldirektor aus wie Robin Williams. Tut er tatsächlich, by the way. Was mich damals eigentlich beim 8er am meisten beeindruckt hat, war einfach der grafische Sprung von 7 auf 8. Das stimmt. Ja. Was mich am meisten begeistert hat, man glaubt fast gar nicht, dass es auf derselben Konsole rausgekommen ist. Ja, aber was mich am meisten begeistert hat, war tatsächlich diese Romanze, die sich ergibt von diesem knallharten Hauptcharakter, zumindest versucht er das zu sein, bis zum Ende, wo er für sie, Achtung Spoiler, ins Weltall springt. Ins fucking Nichts. Ohne zu wissen, ob es funktioniert. Geil. Einfach nur geil. Wahrscheinlich sowieso die beste Romanze in Final Fantasy. Ich wüsste nicht, wer welche besser geschrieben ist, weil das mit Yuna und Tidus ist einfach nur Kitsch mit noch mehr Zuckerguss drauf. Und der beste Walzer, den es gibt. Im neunten tatsächlich der zwischen Sidan und den jetzt ist eigentlich auch sehr, sehr cute. Und für alle, die gerne GF-Beschwörungen mögen, nehmt Selfie mit. Aus 2 Gründen. Erster Grund, der Limit-Move ist abartig pervers. Mega-Vita. Stefan, du erinnerst dich? Markus, willst du dich nicht mal heilen? Moment, die sind noch nicht alle fast tot. Ach, jetzt ist es so. Mega-Vita, alle voll. Ich konnte im Training einschlafen und habe sie trotzdem überlebt. Das ist so gut. Markus, du stirbst da. Hä? Was? Nee, passt schon. Mega-Vita, passt. Ist okay, kann weitergehen. Und tatsächlich zweite Element, warum Selfie, ist einfach, zumindest in der PS1-Variante, hast du noch das Höschen blitzen sehen. Okay, das ist für natürlich alle essentiell wichtig. Das ist ein essentieller Grund. Das ist wie bei mir mit den roten Haaren. Das ist wie bei mir mit den roten Haaren. Das ist ein essentieller Grund, der hat recht. Das ist wie bei Metal Gear Solid 1 mit Meryl rechtzeitig hinterherlaufen, damit man sie noch im Höschen erwischt. Ich verstehe richtig, das alles. Richtig. Ja, genau. Es sind nur Informationen, die müssen gestreut werden. Und für Menschen wie mich gab es auch noch was, die sich beschweren. Dinge sind zu leicht, weil man sich hochlevelt. Tut es nicht. Levelt nee, nicht auf Max. Nicht. Nein, levelt nicht, ihr werdet den schwersten Boss des Spiels nicht mehr besiegen können. Denn das Level, Max-Level-Cap ist nicht 99, sondern 100. Und dieser blöde Endgegner, der schwerer ist als der Endboss des Spiels, kann Level 5 tot. Ja, jeder von uns jetzt hat jetzt. Jetzt hören wir auf, sonst geht es die nächsten 2 Stunden so weiter. wir machen ja sowieso nochmal einen Final Fantasy-Cast, ist okay. Oh, ein 8-Cast? Bin ich dabei. Nee, nicht. Ich hatte echt gedacht, dass wir jedes einzelne Einzel besprechen. Das wäre ziemlich funny. Why not? Ich gebe eine Komplettlösung. Komplettlösung, das Hörspiel, gesprochen von Markus. Mit Beschreibung, wo du die einzelnen Waffenmagazine findest. Ich glaube, das kannst du bei 7 und 8 machen. Ja. Das stimmt. Kommen wir zu Platz Nummer 3, der für uns besten Games aller Zeiten. Und da. Für mich wird es jetzt schwierig, Weil es gibt so dermaßen viel Stuff, was ich halt unglaublich gern spiele, noch immer wieder anfange. Deswegen habe ich nachher auch noch ein paar Honorable Mentions, bevor wir zu Platz 1 kommen. tatsächlich aber eine Reihe, die mich zu einem dieser Fans von diesen Games gemacht hat, was ich unglaublich bescheuert gespielt habe, wo ich auch sehr viele mit angesteckt habe, Monster Hunter. Selbstverständlich Monster Hunter. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute angesteckt mit dieser Reihe. Irgendwie. Kann das sein? Ich war, glaube ich, schon Fan, bevor wir uns getroffen haben. Aber jeden, ja, den ich kenne, dem du es gezeigt hast, der ist Fan geworden. Richtig, ja. Es ist Monster Hunter. Monster Hunter ist Monster Hunter. Fuck yeah. Das ist der beste Grinding Games, die es gibt. Hunter ist Monster. Ja, durch die Gegend. Hunter ist Monster. Ich krieg die Sachen immer zuerst, die anderen Sachen, dann kriege ich immer Sachen immer nach mir. Dein Nachrichtenton ist ja sogar davon. Ja. Wenn ich Sachen aufsammle. Ich liebe es. Es ist Monster Hunter. Monster Hunter ist einfach nur großartig. Für mich persönlich, der für mich beste Teil, den ich bis jetzt gespielt habe, war Monster Hunter Portal the Third. Da gibt es eine PlayStation 3 Variante und eine PSP Variante. Ich hab beide hier, die sind beide nur auf Japanisch. Die erschienen auch nur in Japan und ich habe die PS3 Version länger gespielt, als ich jemals ein japanisches Spiel gespielt habe. Das ist Monster Hunter, das lässt sich gleich verstehen. Außerdem gibt es im Internet Sachen, wo man nachgucken kann. Dennoch, ich liebe diese Games, ich vergöttere die, ich bin ein riesengroßer Fan und das ist wirklich das Grinding Game, wo ich einfach reinhauen kann ohne Probleme. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich MMOs alleine durchgespielt habe. Wegen Monster Hunter. Weil ich es auch alleine kann. Kann ich schon. Kein Stress. Deswegen magst du MMOs auch nicht, sobald es um den Aspekt mit jemand anders zusammenspielen geht. Das geht auch allein. Warum? Es geht auch allein. Ich kann auch den Dungeon alleine machen. Kein Stress. Es ist, wie gesagt, ich liebe Monster Hunter, es ist eine großartige Reihe. Portal the Third ist mein Lieblingsteil, weil er halt dieses Hot Spring hat, unter anderem, was so geil ist. Die Karte, die du da siehst, die siehst du auch in dem letzten vorletzten für die Switch, diesem noch 3D, also von dem 3DS geporteten, ich glaube Double Cross heißt es auf Japanisch, ich weiß nicht mehr, wie es bei uns heißt. Wie hieß das, was wir gespielt haben, Jürgen? GU oder welches meinst du? GU war das, richtig. Ja, GU war das, richtig. Und da siehst du eine der Karten, die sind ja alle aus den ganzen Spielen verteilt, kannst du auf die Karten gehen. Eine, wo diese Katze in diesem Hot Spring sitzt, das ist dieses Dorf. bin ich so ein riesengroßer Fan von gewesen, von diesem Dorf, von der Musik, vor allem die Musik ist fantastisch. Das Gameplay ist halt einfach nur Monster, das ist großartig. Und das Ding habe ich halt auch rauf und runter gespielt, wie bescheuert. Ja, das ist mein Platz Nummer 3. Kommen wir zu Jürgen. Natürlich, es musste irgendwann kommen. Zelda Ocarina of Time. Ah. Oh. Best yes. Bitch. Absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Mein erstes ganz großes Fantasy-Abenteuer. Es ist ganz okay. Es ist halt etwas, was mich so gefühlt meine erste Open World gewesen ist. Die Welt da drin schien endlos groß. Es war einfach, du konntest so viel erleben. Es war ein einzigartiges Abenteuer, bis ich mal herausgefunden habe, wie das mit dem Pferd funktioniert. Oder wie man sich halt, keine Ahnung, gefühlt ein Jahr lang im Wassertempel aufgehalten hat, bis man es endlich durch Zufall gelöst hat, alles. Weil gezielt hast du den Wassertempel beim ersten Mal nicht durchgespielt. Und, nee, glaube ich auch nicht, nee. Es ist halt einfach seinerzeit eine einzigartige Erfahrung gewesen, technisch eine Meisterleistung. Auch, dass du die zwei verschiedenen Welten wieder hast, mit dem kleinen Link und dem erwachsenen Link und dem Tempel, wo du sogar beide für brauchst. Es ist eins der Spiele, die mich am meisten geprägt haben eigentlich. Dass ich diese Abenteuer einfach liebe. Und bis heute Zelda-Spiele. Absolut verständlich. Richtig, absolut verständlich. Mich hat Zelda erst richtig begeistert, ausgerechnet mit Breath of the Wild. Vorher nicht. Vorher nicht so sehr. Sehr interessant. Markus, Platz Nummer 3. Platz Nummer 3. There's a game called Civilization. Where you create your own little nation. Ah, jawohl. Sehr gut. Was willst du dazu sagen? Ich habe jetzt schon wieder Bock zu spielen. Nie wieder davon. Das Neue ist raus. Das Neue ist halt heute in der Premium Edition raus. Ich weiß. Ich weiß, ich kann mir nicht die Premium Edition kaufen, nur dass ich es heute spielen kann. Musst du bis zum 11. warten. Das geht nicht. Ich muss noch ganze 5 Tage warten. Ja, was soll ich sagen? Warum hat es mich geprägt? Es ist Strategie, es ist Aufbau, es ist Politik, es ist Handel, es ist Wirtschaft. Es ist Markus. Es ist Markus. Ja, es ist Markus. Du musst jedem misstrauen, der nett zu dir ist. Das ist so mein... Damit kann ich mich super assoziieren im Leben. Was, darf ich dir ganz kurz was sagen? Gandhi? Hau ihm auf die Schnauze. Ja. Darf ich dir ganz kurz was sagen zu dem neuesten Teil? Im neuesten Teil kannst du übrigens auch mit Wirtschaft gewinnen. Oh Gott! Ohne zu kriegen. Ich werde nie wieder aufhören. Aber Moment, ist Gandhi auch wieder dabei? Ich habe immer so ein Fable gegen Gandhi zu spielen. Der ist DLC, der kommt später. Weil Gandhi hat mich gelehrt, egal wie nett jemand zu dir ist, vertraue ihm nicht. Er wird dir eine Atombombe auf den Kopf schmeißen. Ich finde das schön, wie das einfach nur ein Programmfehler war und sie das einfach mit übernommen haben, fand ich geil. Mir ist das mehr als nur einmal passiert. Es ist Civilization. Civilization ist großartig. Man drückt einmal auf Start und plötzlich sind 3 Tage vorbei. Ich weiß auch nicht mehr so. Ich habe Urlaub. Endlich 2 Wochen frei. Starten wir mal Civilization. Du solltest wieder arbeiten gehen. Hä? Wo ist mein Urlaub hin? Wieso stink ich so bestialisch? Warum sind meine Haare so fettig? Wieso habe ich 30 Kilo zugelegt? Hast du eigentlich jemals einen Teil gespielt, Jürgen? Tatsächlich nicht, nein. Gar keinen? Oh. Er hat die Sucht. Er ist quasi clean. Er ist quasi clean. Wir müssen ihn nur einmal anfixen, so eine kleine Kostprobe Civ 5. Das ist eigentlich ist es wurscht, weil ich wette mit dir, du hast auf der Switch irgendwo die Variante rumliegen. Wir haben von Civilization irgendeinen Switch-Teil hier, ja. Ja, das wäre doch was. Zu meinem Geburtstag treffen wir uns wieder. Dann gebe ich dir, wenn du deine vergisst, meine Civ-Version für die Switch mal in die Hand. Probier's doch mal. Dann kann es sein, dass du da immer noch sitzt. Wichtig ist nur, dass mir da Markus auch ein richtiges Tutorial gibt, weil das Ingame-Tutorial bei irgendeinem Teil, den ich mal gespielt habe, hat dafür gesorgt, dass ich es nicht weitergespielt habe. Ja, das Tutorial ist. Bau so deine Wirtschaft auf, geh nicht auf Militär und sobald dich jemand angreift, gib dein ganzes Geld für Militäreinheiten aus und überwalz ihn. Und also annektier Commander jedes Conker Mal die Städte anstelle sie einfach einen Arsch voll Einheiten und du gewinnst. Genau. Und Städte immer annektieren, niemals übernehmen oder platt machen. Siehst du? Damit hast du schon mal gewonnen. Und vertraue Gandhi nicht. Das ist ein gutes Motto für Ende des Podcasts. Und vertraue Gandhi nicht. Finde ich gut. kommen wir aber zu Platz Nummer 2 der für uns besten Games aller Zeiten, die wir immer und immer wieder spielen können, weil sie einfach absolut fantastisch sind. Und das ist für mich, ist es selbstverständlich. Man kennt mich. Ich höre den Soundtrack rauf und runter. Ich höre ihn gerade wieder, weil er einfach großartig ist. Weil ich nicht davon wegkomme. Weil er einfach nur absolut fantastisch ist und Magnus Birgersson einfach ein großartiger Komponist ist. Und ich dieses Spiel so oft durchgespielt habe in meinem Leben, dass ich es auswendig kenne und ich weiß, wo ich hin muss und ich weiß, was ich tun muss. Ich rede selbstverständlich von Mirror's Edge. Ah, Mirror's Edge. Was kann ich noch über Mirror's Edge sagen? Was kann ich noch über Mirror's Edge sagen? Mirror's Edge ist Mirror's Edge. Es ist fantastisch. Ich habe Jürgen neulich ein Reel geschickt, wo irgendeiner gesagt hat, hey, hier ist die Welt von Mirror's Edge. Ich so, yep. Die Welt ist großartig, die Musik ist großartig, die Story ist so lala, aber dennoch finde ich es so großartig. Das Gameplay ist fantastisch, dieses Freerunning. Es ist einfach eines der besten Games, die je existiert haben und je existieren. Es ist so. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Es ist Mirror's Edge. Spielt es einfach. Ihr müsst das spielen, das ist Pflicht. Hausaufgaben. Spiel Research. Nein, ich liebe das Ding einfach. Ich meine, Markus hat bis jetzt den zweiten Teil angefangen, Jürgen hat noch gar keinen davon gespielt, soweit ich weiß. Aber die Musik kommt mir zu selten vor. Die Musik kommt dir zu selten. Du spielst doch den zweiten, nicht den ersten. Ja, weil ich kann zwar am Radio coole Musik einschalten, aber sobald ich mich 100 Meter davon wegbewege, höre ich nichts mehr. Ja, aber du musst ja auch den Soundtrack so hören und du musst ja auch über den Hintergrund achten und du musst ja auch diese Geräusche achten, wenn es durch die Gegend springt. Ach, das lernst du noch. Du lernst es noch zu appreciaten, kein Problem. Ah, Jürgen, hast du mal vor einzuspielen oder kein Interesse? Ich habe irgendwann mal vor 736 Millionen Jahren mal Mirror's Edge ausprobiert gehabt und habe furchtbare Motion Sickness dabei bekommen. Ich kann es nicht spielen. Ah, okay, ja, verstehe. Ja, dieses First Person rumgerennen, rumgejumpen. Ja, kann immer mit den Rumjumpen und wenn sie dann halt die Rolle macht, wenn sie auf den Boden ankommt und alles, ist zwar super immersiv, aber Jürgen wird super duper schlecht davon. Mist. Naja, okay. Dennoch, ich würde es bestimmt appreciaten, aber Motion Sickness ist mir da leider im Weg. Freunde, spielt's einfach, es ist großartig. Es ist von Kommen wir zum Platz Nummer 2 für Jürgen direkt. So, wer mich jetzt kennt, weiß, dass eigentlich nur noch 2 Spiele übrig sind. Ja. Und jetzt steht. Ich glaube, ich weiß, was Platz Nummer 1 ist. Ich glaube, jeder weiß, was auf Platz Nummer 1 ist. Deshalb Football Manager 1994. Pokémon. Legenden Arceus, genau. Nein. Platz 2, Dark Souls 1. Jetzt weiß ich, was Platz 1 ist. Also. Ja, jeder wusste, was auf Platz 1 ist. Dark Souls schon, glaube ich, auf der ganzen Welt schon viel zu viel, eigentlich nie genug drüber gesprochen worden. Das beste Dark Fantasy Spiel, das es gibt, mit einem der besten Kampfsysteme, die es gibt. Also zumindest was das angeht, wie es auf seine Welt zugeschnitten ist. Ich mag einfach, dass es im Vergleich zu den anderen Teilen ein bisschen langsamer und taktischer zugeht in den Kämpfen. Und Uga Buga Big Bonk. Für dich vielleicht. Auf jeden Fall. Und wie die Welt ineinander verzahnt ist, wie alle Wege immer wieder ineinander führen. Man kann einfach es nicht beschreiben, ohne es selbst erlebt zu haben. Es ist halt sehr schwierig. Und man darf sich halt nur vom Schwierigkeitsgrad nicht abschrecken lassen, weil die Schwierigkeit kommt einfach nur daher, dass es halt sehr, wie sagt man, dass es einen halt hart punisht. Dass wenn man schon weit in Level gekommen ist und wieder zurückkommt, das kennt man sonst halt nur aus den alten NES-Games. Und das ist man halt einfach nicht mehr gewöhnt. Und dass jeder Gegner einen töten kann. Ja. Aber die Als Welt... Jemand, der das... Ja. Die Welt hat einfach eine einzigartige Atmosphäre. Das ist halt alles... Die NPCs, die alle so geheimnisvoll sind und deren Quests man ohne das Wiki sowieso nicht machen kann. Und hier alle lachen. Ja, ja. Don't you dare go hollow. Ja, ja. Eine Welt voller Geheimnisse, wo man das Gefühl hat, egal was ich mache, ich finde immer noch was. Ein komplettes Level, das hinter einer versteckten Wand, hinter einer versteckten Wand ist. Es ist halt einfach unglaublich. Es ist halt einfach eine meiner absoluten Lieblingsspielewelten. Es ist ein einzigartiges Spielerlebnis und ich kenne eigentlich niemanden, der es durchgespielt hat, der da zumindest nicht einen gewissen Fable dann dafür entwickelt hat. Als jemand, der es zum ersten Mal letztes Jahr durchgespielt hat, muss ich tatsächlich sagen, ich gebe dir in alle Richtungen recht, es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr coole Welt. Jeder Gegner kann dich abfacken, egal wer es ist. Dennoch, dieses Hochgefühl, wenn du einen größeren oder stärkeren Gegner besiegst oder irgendwo weiterkommst oder einen dieser elendig vielen Bosse endlich umgenietet hast, der dir Sorgen bereitet hat. Dieses Hochgefühl, diese Endorphine, die da freigesetzt werden, so, fuck yeah! Es ist schon sehr nice. Einfach der geilste Motherfucker auf dem Planeten, Alter. Was meinst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich endlich Ornstein und Smaug niedergebolzt habe, ey? Ah, oh, ging's mir da gut. Das erste Mal Schornstein und Schmock zu besiegen, das ist eine Spielerfahrung. Oh, geil. Ja, es war absolut großartig. Ich kann hundertprozentig verstehen, dass das eins der absoluten Favorites ist. Und das ist auch schon. Wie oft hast du es durch? 20, 30, 40 Mal? Irgendwie sowas? Irgendwas in die Richtung, ja. Irgendwie in die Richtung, ja. Also im Prinzip so oft wie Markus. Ich habe es auf der Xbox 360 zigmal durchgespielt. Ich habe es auf der Xbox One dann wieder in der Remastered Edition zigmal durchgespielt. Ich habe es in der Remastered Edition auf der PlayStation mehrfach durchgespielt. Ich habe die Remastered Edition auf der Switch, glaube ich, schon dreimal durchgespielt. Also so oft wie Markus Final Fantasy 8 angefangen hat, so oft hast du Dark Souls durchgespielt. So ähnlich, ja. Ja, man muss ja eine gewisse Anzahl an Spielen immer wieder anfangen, bis man den perfekten Start hat. Also perfekten Run hat, richtig, ja genau. Platz Nummer 2, Markus, let's go. Platz Nummer 2, ein Spiel, das mich dieses Jahr aus dem Monster Hunter Fieber befreien kann. Sif, hast du schon gesagt. Suikoden. Ach so, okay. Das Spiel, das mich in die Welt der JRPGs abseits von Final Fantasy gezogen hat. Was hat es nicht? Es hat normales, rundenbasiertes Kampfsystem, eine geile JRPG-Story mit Höhen, Tiefen, Verrat. Du bist der Gute, du bist der Böse, du bist irgendwie alles, du bist nichts. Plus Duellkampfsystem. Ja klar, natürlich will man sich auch duellieren, weil man ist ja irgendwo im Mittelalter, um zu zeigen, dass man der beste Homie ist. Viele Minigames, die dir Charaktere und Companions freischalten. Eine unglaubliche Basis an Begleitern, die du verpassen kannst, die du freischalten kannst, die mitkommen, die nicht mitkommen, die du verlieren kannst, die aber auch alle eine eigene, geile Hintergrundstory haben. Und natürlich, was macht das i-Tüpfelchen auf dieser Sahnetorte aus? Dann auch noch ein Armee- und Burgensystem. Du baust dir deine eigene Festung mit deiner eigenen Armee, deinen Truppenliedern und kannst dann auf taktischen Karten sozusagen eine kleine Minischlacht spielen. Ich habe Suikoden nie gespielt. Also ich habe es nur angefangen gehabt. Ich habe es nie durchgespielt. Ich freue mich, Ich freue mich auf die zwei Remasters, die dieses Jahr kommen werden. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, absolut. Das ist für dich sowieso, weil du hast ja auch dieses Ayuden Chronicles hast ja auch gespielt. Du konntest ja 100 Charaktere freischalten. Ist ja im Prinzip so ein geistiger Nachfolger. Reite ruhig drauf rum, dass mir drei Charaktere gefehlt haben. Und ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass das für dich auf jeden Fall was ist, ja. Bevor wir zu Platz Nummer 1 kommen, unserer absoluten Favorites überhaupt, würde ich sagen, streiche ich ganz kurz durch die Honorable Mentions. Meine Honorable Mentions sind Mass Effect 2, was der gute Jürgen schon erwähnt hatte. Auf jeden Fall, es ist Mass Effect, fuck yeah. Deus Ex, der erste Teil, eigentlich die komplette Reihe, weil ich bin ein riesengroßer Deus Ex-Fan. Das Schleichen hat besonders immer Spaß gemacht. Gothic 1 und Gothic 2, vor allem aber Gothic 1, weil der für mich persönlich ist es die beste Welt, die beste Story und halt, diese Charaktere sind einfach nur fantastisch. Icewind Dale, weil das das Game ist, was mich mit diesen CRPGs bekannt gemacht hat und ich da tierisch auf die Fresse gekriegt habe, als ich mir nur einen Charakter erstellt habe und ich feststellen musste, ich muss mir eine komplette Gruppe erstellen. Ja, sowas. Dennoch, Icewind Dale ist eins meiner absoluten Favorites. Grim Fandango, eines der besten Adventures überhaupt. Wenn ihr auch nur ansatzweise auf Adventure steht, spielt Grim Fandango. Holy shit. Spielt Grim Fandango. Ein Adventure, wo du ein Skelett spielst in der Totenwelt, was im Prinzip Leuten Pakete verkauft, um in die andere Welt überzutreten. Du bist im Prinzip im Limbo. Es ist fantastisch, es ist ein großartiges Detektiv-Noir-Adventure. Absolut herrlich. Als nächstes dann die Yakuza-Reihe. Ich liebe die Yakuza-Reihe, angefangen mit Teil 1 damals auf der PlayStation 2, mit der furchtbaren englischen Übersetzung. Michael Madsen unter anderem, Katastrophe. Dennoch, seither bin ich ein absoluter Yakuza-Fan. Ich liebe die Teile und die werden auch von Teil zu Teil meines Erachtens immer besser. Bevor wir dann bei mir zu Platz Nummer 1 kommen, war das Ganze ein bisschen schwierig, was ich jetzt genau auf einen setze, weil im Prinzip ist diese Liste eigentlich egal, weil die sind beide fantastische Games, die ich immer und immer wieder spielen kann. Dann habe ich mich aber entschieden, ich tue, bevor ich auf Platz Nummer 1 komme, sage ich tatsächlich hier Final Fantasy Tactics Advance, weil Es ist fucking Final Fantasy Tactics Advance. Ich liebe Ich wusste, dass es der erste Advance. Platz ist, wenn Mirror's Edge 2 ist. Es ist nicht der erste Platz. Final Fantasy Tactics Advance ist nicht der erste Platz. Es ist ein absolut großartiges Game, was mich an diese Taktikspiele rangesetzt hat, wo ich auch Markus mit infiziert habe. Und immer, wie gesagt, wie ich schon in einem Podcast erwähnt habe, ich habe einen Monsterscher. Dann noch mein Platz Nummer 1, der für mich besten Spiele aller Zeiten. Ein Game, was ich immer wieder anfangen kann, weil es einfach nur genial ist, weil die Story großartig ist, weil das Gameplay fantastisch ist, weil diese Welt einfach nur fantastisch ist. Und was ich mehrfach besitze, ist Persona 3. Ich liebe Persona 3. Ich besitze das Remake in der 200-Euro-Fassung mit der Statue. Ich besitze Persona 3 als der Festversion, in der abgedateten Fassung, in der japanischen Originalfassung, in der englischen Originalfassung. Ich besitze die deutsche normale Fassung von der PlayStation 2-Version. Ich besitze die PSP-Fassung. Ich liebe Persona 3. Ich liebe die Persona-Reihe, aber für mich persönlich, weil Teil 3 mein erster war, ist Teil 3 einfach nur gigantisch, großartig, fantastisch. Einfach nur herrlich. Das war jetzt mein Monolog. Kommen wir zu Jürgen. Ich fange dann auch erstmal mit meinen Honorable Mentions an, weil Platz 1 weiß sowieso jeder. Mario 64, ja. Natürlich. Es ist Mario 64, einer der einflussreichsten Plattformer aller Zeiten. Das ist wahr, ja. Witcher 3, ja, das ist ein unglaublich gutes Game. es ist Witcher 3. Ich liebe Geralt einfach, hat sogar dafür gesorgt, dass ich alle Romane dann gelesen habe. Also hat schon Eindruck gemacht, ja. Baldur's Gate 3, was ich nicht auf die Liste getan habe, einfach weil ich finde, für ein Spiel, bestes Spiel aller Zeiten für mich, ist es noch zu frisch. Das muss ich erstmal noch ein paar Jahre lang behaupten, bevor ich das in meine Top 10 packen würde. Dragon Age Origins, was halt aus der Liste geflogen ist, wegen Way of the Samurai. Und weil ich mit Mass Effect und mein Platz 1 sowieso genug Bioware auf der Liste habe. Monster Hunter World, weil Monster Hunter und Monster Hunter World war mein erstes Monster Hunter. Ich habe über 560 Stunden in dem Ding. Einfach großartig. Absolute Sucht. Und war auch mein Lockdown-Game damals, 2020. Ich finde aber schön, wie ich dich dann zu GU übergeleitet habe. So, spiel das hier. Ja, das ja. Dann Fire Emblem 7. Also es ist das erste, was in Deutschland erschienen ist für den Game Boy Advance. Oh, nice. Ja, es ist Fire Emblem. Spielt es, Leute. Ja. Dann eine Spielereihe, die ich einfach erwähnen muss, wenn es um mich persönlich geht. Auch wenn ich nur den Manager-Modus spiele, ist einfach FIFA. Weil ich spiele immer FIFA. Vor allem, wenn ich die neuen Podcasts höre, dann habe ich immer FIFA dabei laufen. Das ist dein Grinding-Game eigentlich. Jein, das Ding ist, ich spiele halt einfach mit irgendeinem Verein mit Arsch viel Knete und spiele halt einfach. Also ich grinde da nicht rein, um da irgendwie Talente hochzuziehen, die teuer zu verkaufen, um mir dann was kaufen zu können. Ich spiele einfach gemütlich vor mich hin. GTA Vice City noch, mein persönliches Lieblings-GTA, einfach weil ich die 80er liebe, weil ich Tommy Vercetti liebe, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Ja. Vielleicht sogar mein Lieblings-PS2-Spiel, zusammen mit Final Fantasy X. Ich wüsste nicht, welche beiden Spiele ich lieber mögen würde. Und dann noch letzte Honorable Mention, Batman Arkham Asylum. Für mich das beste Batman-Spiel, das es gibt. Weil Batman. Ja, weil Batman, richtig. Es gibt kein besseres Batman-Spiel, es gibt für mich kein besseres Superhelden-Spiel, da kommen selbst die Spider-Man-Spiele von Insomniac nicht dran, obwohl die auch ganz, ganz großartig sind. Ja. Aber für mich Batman Arkham Asylum, das ist einfach, ich bin Batman. Und Platz 1, Überraschung, Überraschung, Knights of the Old Republic. Tada, tada. Ja, es war ja nur die Frage, packt Jürgen doch Dark Souls 1 auf Platz 1? Ja, das war ja die einzige Frage, die man sich gestellt hat. Kommt KOTOR auf 1 oder 2? Aber nein. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es Dragon Age ist. Nein. Ah. Ich liebe Dragon Age, sehr sogar. Aber was BioWare angeht, geht für mich nichts an KOTOR vorbei. Und ich mag Mass Effect einfach inszenatorisch lieber als Dragon Age. Nicht von der Story her, sondern inszenatorisch. Mhm. Weil ich bei Mass Effect nach all den Jahren immer noch emotional werde bei der Suicide Mission. Und bei Dragon Age, ich liebe immer noch die Dialoge, ich liebe immer noch alles an Dragon Age, auch die Charaktere. Aber ich bin nicht mehr so mitgerissen tatsächlich. Ich finde das Writing von Mass Effect deutlich besser. Okay, ja, ist verständlich. Und KOTOR ist halt einfach, es war halt mein erstes CRPG. Das erste Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo ich meinen Charakter halt durch meine Entscheidungen in Dialogen formen konnte. Ich die verschiedenen Welten, die, weil ich habe es ja eben schon gesagt, ich liebe Spiele, die viel Abwechslung bieten und so halt, kein Planet ist wie der andere. Und es ist Star Wars. Ja, also. Ist klar. Und es ist Star Wars. Weil Star Wars. Und es ist Star Wars. Und ich kann ein Jedi sein, hallo? Und dementsprechend, KOTOR wird, glaube ich, für immer eins meiner absoluten Lieblingsspiele bleiben. Und zusammen mit Dark Souls so die beiden Spiele, die ich auf jeden Fall jedes Jahr durchspiele, weil es einfach meine Lieblingsspiele sind. Und KOTOR begleitet mich halt schon seit 2003 oder 2004, als es rausgekommen ist. Oh wow, okay. Ja, gut. Also es ist halt, keine Ahnung, für mich gibt es schon seit 20 Jahren eigentlich keine Welt ohne das Spiel. Sehr nice, sehr nice. Daher mein ja. Viel, von mir oft zitierter Spruch, ohne KOTOR, ohne mich. Absolut verständlich. Finde ich auch sehr gerecht und so weiter. Ja, es ist halt fucking KOTOR. KOTOR ist ein großartiges Game, kann ich auch nur empfehlen. Doc, du bist dran. Gut, zu meinen Honorable Mentions. Alle diese Teile könnten fast eigentlich auch auf den unteren 5 Plätzen stehen in unserer 10-Liste. Ich glaube, wenn wir nächste Woche eine machen würden, wäre das auch der Fall, dass einige davon nach oben wandern. Weil heute die Prämisse einfach war, was hat mich am meisten geprägt aus Spielen, die für mich in Top 10 All-Time gehören. Honorable Mentions wäre noch Crash Bandicoot, Diablo 1, die Persona-Reihe, Yakuza. Alles, was ich zumindest bisher gespielt habe, lässt darauf schließen, dass alles, was davor kam, genauso grandios ist. Deswegen ist es aber nicht drauf, weil ich einfach die Titel, die ich gespielt habe, zu neu für mich sind. Okay. Anno? Ich liebe Anno. Dot ja, Hack? Das weiß ich. Oh, eine Gott. Ewig lange Reihe, die super episch ist, aber auch sehr viel Grinden benötigt. Da habe ich dich damals aufgewacht, das weiß ich noch. Ja. Ace Attorney. Kannst du reinschmeißen, welches du willst, sobald Moment du auf mal. Detektivspiele stehst. Genau. Moment mal! Take that! So, dann haben wir noch, ich muss das ein bisschen taktisch aufbauen. Cannon Fodder hatte ich im Remake-Cast. Ja. Weil das halt ein uraltes Taktik-Game ist. Baldur's Gate hatten wir auch schon bei Jürgen. Resident Evil. Ein prägendes Spiel, ich find's grandios, die ersten 3 Teile. Das ist wahr. Der zweite bleibt aber der beste. Ja. Das ist auch wahr. Mass Effect hatten wir beim Jürgen. Zelda hatten wir auch beim Jürgen. Dann fehlt jetzt eigentlich noch Fire Emblem. Da würde ich aber die Reihe nennen. Also wirklich alles, was da existiert, kann man fast alles mit Ausnahme. Ich wollte es gerade sagen. Aber abgesehen von gewissen Engagements. Wobei, nein, eigentlich, ich kann beruhigt sagen, man kann alles spielen, auch wenn es schlecht war. Aber es war halt schlecht für ein Fire Emblem. Ja, weil dasselbe kannst du ja auch über das Shadow Dragon Remake für den DS sagen, ja. Weil das war eigentlich auch nicht besonders gut. Und dann quasi noch Dragon Age Kirby, bevor wir noch zu 3 Highlights kommen, die ich auspicken würde, die für mich wirklich nahtlos in der nächsten Woche wahrscheinlich auf den 6 bis 10 Platz kommen könnten. Tactics Ogre bzw. Final Fantasy. Also da, jawohl. Egal welches der Tactics, der Clue, oh, ein uraltes Einbrecher-Simulationsspiel, das beste Simulationsspiel in der Manie, wie ich finde. Und, nein Jürgen, das ist kein Seitenhieb, Silver. Nee, es hat ja damals wohl viel Eindruck auf dich gemacht. Ja. Alles in Ordnung. Richtig, also deswegen verteidige ich es aber. Da kann ich dir, wenn ich nachher dran denke, noch einen Link zu einer sehr schönen Review schicken, wenn du möchtest. Gerne, gerne. Von wem ist die denn? Nein, die ist nicht von ihm. Ah, okay. Die ist nicht von Parappa, die ist aber von einem Kollegen von ihm, vom Repco. Aber hallo, Silver, ein Typ, der seine Frau vor dem König retten will. Also, geiler geht's nicht von so einer 0815-Story. Und jetzt auf meiner Platz 1. Ah, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil sonst sitze ich jetzt nachher gleich wieder dran und spiel's. Und deswegen sitzt es hier auch auf Platz 1. Ein Spiel, das ich so oft angefangen und nie durchgespielt habe, weil jedes Mal, wenn ich es nur erwähne, wenn wir einen Cast machen, wenn wir drüber sprechen, landet es für mindestens 1-2 Stunden in der Konsole. Und ich will ein Remake davon, Leute. Wandal Hearts. Ah, ein das Action- gute Rundenstrategie-RPG. Es gibt nichts, was mich mehr geprägt hat mit dieser crazy Story, wo es von auf nach ab, du verbindest dich mit gut, du verbindest dich mit böse, du reist in der Zeit, du reist in die Paralleluniversen, es gibt nichts, was da gefühlt nicht dabei ist. Da wird alles abgedeckt, der Humor ist klasse, das Storytelling, die Emotionen fahren mit dir Achterbahn. Und übertriebener konnte man dem Jugendschutz damals nicht sagen, ihr wollt kein Blut, wir können auch so viel machen, dass es unrealistisch ist. So alt-Anime-mäßig, voll geil. Diese Blutfontänen. Ja, und Mann. Die Sounds sind, die hängen bis heute noch in meinem Kopf hinten. Fantastisch. Oh Gott, ich hab schon wieder Bock. Ich sehe mich heute noch in der Wüsten, im Wüstenlevel gegen den Wurm kämpfen. Let's go. Lass dich nicht aufhalten. Was will man dazu sagen? Spielt es. Und wenn ihr davon nicht genug habt, dann nehmt den zweiten auch noch. Der macht einen taktischen Kniff sogar noch extra obendrauf. Die Leute bewegen sich parallel. Du hast quasi kein runden strategisches Kampfsystem mehr, sondern das ist parallel strategisch. Musst dir also merken, in welcher Reihenfolge die Gegner drankommen, dass du dich richtig bewegst. Und nicht mit dem Charakter, der an den Gegner, den du angreifen willst, gekettet ist, parallel bewegst, dann läufst du aneinander vorbei, beide hauen ins Leere. Grandios. Ja, finde ich gut, dass du wie immer mal der taktische halt beim taktischen bleibst. War aber typisch. War aber typisch wieder einmal ein Taktikspiel auf Platz Nummer 1 jetzt. Aber es ist halt unser Markus, so ist er halt. Ja, ja. Taktik und RPG in einem, also wenn das nicht auf Platz 1 gehört. Dann weiß ich aber auch nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, das stimmt allerdings, ja. Ah, Freunde, das war sie. Die 100. Ausgabe von Kabum Junge. Mein Gott, 100 gottverdammte Ausgaben. Es ist immer noch irgendwie sehr unbegreiflich, dass wir tatsächlich zu Folge 100 geschafft haben. Ich hatte ja vor, das Teil damals einzustampfen nach dem Final Fantasy Cast. Aber dank Jürgen habe ich es nicht getan. Gern geschehen. Wisst ihr? Alle Situationen in meinem Leben haben genau zu diesem Punkt geführt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir machen hundertprozentig weiter. Wir machen auch mit dem Marvel Cast weiter. Und wir machen selbstverständlich auch mit den normalen Themen weiter oder auch mal wieder mit was Abwegigeren, weil ich habe einiges vor dieses Jahr. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich danke euch, Freunde, jederzeit, dass ihr hier wart und mit immer mir wieder gern. Über die 100. Folge geschwafelt habt und eure Listen abgefertigt habt. Und damit verabschieden wir uns für heute und dann würde ich sagen, macht was auch immer ihr wollt. Aber spielt Bloodborne. Aber spielt Bloodborne. Aber feiert auch irgendeinen 100. Geburtstag. Sucht euch einen aus. Könnt euch einen aussuchen. Und uns dazu nebenher anhören. Warum nicht? Macht's gut. Ciao.